Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 359. Mein Name ist René, außerdem heute mit dabei der Meister der Sprichwörter, der Herr Marvin. Gute, hallo und grüezi miteinander. Wow, was ist bei dir mit mir los, Elf? Ich weiß auch nicht. Was war gerade eben in deinem Essen? Ich weiß nicht. Also ganz, ganz merkwürdige Dinge. Ja. Das ist sehr merkwürdig. Dann haben wir außerdem mit dabei den Meister der Öko-Tipps, den Herrn Dennis. Ja, servus, hallo. Und eigentlich war die Hoffnung, dass wir hier auch noch das Orakel Basti mit dabei haben, aber der ist leider noch anderweitig zugegen, wird aber vielleicht des Späteren noch vorbeischauen und vielleicht kriegen wir auch noch den ein oder anderen Gast heute in die Leitung. Mal sehen, mal sehen. Wir haben heute wieder ein volles Programm und wollen einiges an Spielen besprechen und natürlich auch diese ganze Bastost-Transfer-Thematik. Aber bevor wir dazu kommen, wollen wir auch direkt zum Anfang der noch sehr jungfräulichen oder sehr jungen Saison noch Danke sagen. Und zwar Danke an all diejenigen, die uns hier Woche für Woche, Monat für Monat unterstützen mit Feedback, mit Kommentaren, mit Spenden. Wir sind ein rein spendenbasiertes Medium. Wir haben keine Sponsoren, sondern wir versuchen uns rein dadurch zu finanzieren, was ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, uns hier Monat für Monat gibt. Und da helfen auch schon kleine Beträge. Unser Euro im Monat hilft uns enorm, tut euch aber nicht weh. Und wir wollen die Gelegenheit nutzen und euch auch etwas zurückgeben. Wir haben nämlich von der Agentur, die das Eintracht-Saisonbuch der Saison 2018-2019 mit dem Titel Ein Jahr zum Verlieben für die Eintracht produziert hat, zwei Exemplare zur Verfügung gestellt bekommen und die möchten wir verlosen an all unsere Hörer oder unter all unseren Hörern, so ist korrekt. Und wie ihr das oder an diesem Gewinnspiel teilnehmen könnt, das erfahrt ihr am Ende der Sendung. Also es lohnt sich hier den ganzen Spaß bis zum Ende durchzuhören. Erstens macht es euch glücklich und zweitens könnt ihr am Ende vielleicht noch was gewinnen. So. Ordentlicher Cliffhanger, würde ich sagen. Ordentlicher Cliffhanger, korrekt. Cliffhanger, damit kommen wir auch schon zu unserem nächsten Thema, nämlich dem Thema der Transfers. Und da steht ganz oben auf der Liste der Herr Dost. Ich mache jetzt hier keine Referenzen auf Titel von Das Bo aus dem Jahre 2000. Das handle ich mir nur wieder Ärger mit ein, wenn ich sowas mache. Das war dein 40. Geburtstag, naja. Bitte? Ah, schön. Ja, die Verbindung ist so schlecht. Ja, genau. Jetzt hier nicht rausreden wollen. So, genau, der Herr Dost steht da auf dieser Transferliste und es sah auch irgendwie alles schon ganz gut aus. Auch heutigen Artikeln in einschlägigen Fußballmedien konnte man entnehmen, dass da jetzt so ein bisschen Sand ins Getriebe reingekommen ist, weil der Spieler hatte angekündigt, er hat sich darauf verständigt, er möchte zur Eintracht wechseln. Über seinen Berater hat er das seinem aktuellen Verein Sporting mitteilen lassen. Man hat, die beiden Vereine haben sich wohl auch auf eine Ablösesumme so rund irgendwie 8, 9 Millionen irgendwie geeinigt. Und jetzt heißt es angeblich, dass da jetzt nochmal irgendwie Nachforderungen des Spielers oder des Beraters gestellt wurden, was das Ganze jetzt so ein bisschen für uns zur Hängepartie macht, weil wir hätten bis, ich glaube, morgen 18 Uhr noch die Chance, Spieler für das Spiel am Donnerstag nachzunominieren. Das war ja so ein bisschen die Hoffnung. Ja, also schon eine seltsame Situation, ja. Ja, du hast ja gut zusammengefasst. Ich muss sagen, ich finde das alles relativ nervig. Also nervig insofern, als dass ich das Gefühl habe, dass erneut ein Berater das Ganze, wie soll ich sagen, das Ganze ein Stück weit torpediert. Also wir haben ja in der letzten Zeit auch relativ regelmäßig festgestellt, dass viele Berater möglichst viel an Transfers mitverdienen, auch wenn ihr, ja, wie soll ich sagen, ihr Verdienst ungefähr so ist, wie wenn in Frankfurt ein Makler einfach die Tür aufschließt und irgendwie Leuten mit einer Sekunde irgendwie eine Wohnung zeigt und dann irgendwie 10% des Salärs da, beziehungsweise der Summe dann dafür haben möchte. Mhm. So ist es ja bei vielen auch, gerade wenn gute Spieler transferiert werden sollen. Ich glaube, hier geht es um reine Bereicherungsabsichten des Beraters. Ich glaube aber auch trotzdem, dass alles viel zu hoch gekocht wird. Ja, natürlich ist es jetzt in Stocken geraten, weil jetzt hier einer mal einen Mackey macht, aber Verein und die beiden Vereine haben sich ja soweit schon geeinigt, es hängt da nur noch an dem Berater und ich glaube, da müssen wir auf Zeit spielen. Und wenn er merkt, okay, jetzt kann ich ihn gar nicht veräußern. Ey, im Zweifel warten wir halt bis 30. oder bis 31. beziehungsweise bis zum Ende des Transferfensters und wenn er dann denkt, scheiße, ich bekomme meinen Spieler nicht los, weil jeder hat sich geeinigt, bis auf die Tatsache, dass das mein Deal irgendwie noch behindert, dann wird er auch einknicken. Es ist ärgerlich, weil wir hätten ihn ganz gerne früher haben wollen und das wäre natürlich sinnvoll gewesen, weil auch Racing wird schwierig. Wir werden nachher noch über Racing Straßburg ausführlich sprechen. Ist halt mega kacke. Ich glaube aber, dass Bobic das Heft des Handelns hier auf jeden Fall in der Hand hat und ich glaube, da müssen wir einfach ein bisschen Vertrauen haben. Es wird ein bisschen noch zu hoch gekocht und es nervt halt nur. Also ich bin an der Stelle dahingehend auch so ein Stück weit entspannt, weil ich mir und das habe ich heute, als ich über dieses Thema intensiv nachgedacht habe und mal so überlegt habe, wie ich da jetzt gerade mit dieser Information umgehe. Vor ein paar Jahren hätte mich das Ding noch irgendwie total nervös gemacht. Aber ich bin an der Stelle so weitgehend entspannt, dass ich davon ausgehe oder mir sehr sicher bin, wie du schon sagst, dass Bobic und alle, die da am Agieren sind, das Heft des Handelns in der Hand haben und dass dieser Transfer stattfinden wird. Also da mache ich mir überhaupt keine Gedanken drum. Das Einzige ist halt jetzt wirklich nur dieser Zeitpunkt und eben eine Möglichkeit, die uns einfach helfen würde in diesem Spiel am Donnerstag. Das ist so das, was mich jetzt ärgert. Also, aber ich habe jetzt keinerlei Nervosität, dass das Ding jetzt irgendwie in Gänze den Bach runtergehen könnte. Es nervt mich aber schon. Also ich muss wirklich sagen, mich nervt schon massiv, weil nach den Aussagen, die ja so kamen, geht es ja um pro Saison 500.000 Euro, die wohl der Berater haben will, von Sporting eigentlich dann, die er wohl bekommt, wenn der Spieler bei Sporting spielt. Die würde er jetzt folglich nicht mehr bekommen, heißt 1 Million Differenz. Und Sporting hat ja im Endeffekt, warum, ich hatte so ein bisschen auch gelesen gehabt, dass ja Sporting eigentlich den Transfer auch nur macht, um eben ein paar Euro zu verdienen, in Anführungszeichen Nottransfer, 9 Millionen. Angeblich waren ja mal 20 Millionen im Gespräch. Da noch, also Leute, was habt ihr geraucht? Krasse Nummer. Und finde ich schon heftig. Jetzt ist es natürlich für mich an der Stelle ein bisschen nervig, weil es wahrscheinlich drauf rauslaufen wird, wenn wir den Spieler haben wollen, werden wir wohl auch diese Gebühr dann entrichten, einfach um das Ding jetzt auch mal zum Laufen zu bringen. Gehe ich zumindest von aus, weil wir haben natürlich hier auch einen Spieler. Wahrscheinlich wären wir bei Bastost nicht gelandet, wenn unsere erste, zweite, dritte Option gezogen hat. Jetzt ist es langsam doch so, dass man sagen muss, okay, du willst den Spieler haben, sollst dann wirklich in Zeiten, wo 500.000 Euro so ungefähr gar nichts sind, sollst dann wirklich an so einer Summe scheitern? Und anscheinend scheint ja Sporting relativ strikt mit der ganzen Situation umzugehen, sowieso mit dem Berater ein bisschen Trouble zu haben. Also schwierig. Ärgert mich einfach, dieselben Gründe natürlich, wie ihr sagt, es geht nicht voran und ich hätte jetzt gerne den Spieler jetzt schon gehabt. Auf der anderen Seite, es ärgert mich auch, weil wieder so eine Machtposition ausgespielt wird. Auch wir natürlich jetzt hier in der Situation sind, dass es wahrscheinlich so sein wird, dass wir einfach dann also einen Kompromiss eingehen und sagen, komm, scheiß drauf, dann legen wir eben nochmal oder machen halbe und gut ist. Am Ende machst du dann vielleicht irgendwie halbe. Aber mich hat gerade so ein bisschen deine Aussage irritiert, dass du sagst, dass unsere ersten Transfers nicht gezündet haben und wir deswegen am Ende jetzt bei Bastost gelandet sind. Das würde ich jetzt so interpretieren, dass er für dich jetzt keine wirkliche keine Weiterentwicklung für den Kader in dem Sinne jetzt für diese Saison ist, oder? Dann kam es ein bisschen blöd rüber. Ich denke, es ist definitiv von den Auswahl an Spielern, die wir hatten oder die wahrscheinlich auf dem Zettel der Verantwortlichen standen, Bastost nicht an oberster Priorität stand, sondern im Endeffekt da ein bisschen weiter hinten. Du hast wahrscheinlich jetzt abgearbeitet. Wir haben ja damals auch schon drüber gesprochen, welche Positionen müssen abgearbeitet werden, hatten ja dann im Endeffekt Hinteregger, hatten Trapp und so weiter, haben natürlich wahrscheinlich auch währenddessen nach einem Stürmer hoffentlich intensiv gesucht und werden da auch schon den einen oder anderen abgeklopft haben. Jetzt finde ich, Bastost ist jemand, der zwar ins Profil passen kann, wenn er wirklich an seine Leistung anknüpfen könnte, die er zeitweise gezeigt hat, aber wir erinnern uns an die Zeit in Wolfsburg, was nicht wirklich super erfolgreich, also zumindest ich habe ihn nicht mehr in Erinnerung als der absolute Oberknipser. Und wenn du jetzt siehst, er soll ja als Ersatz für einen Haller vom Spielertypen her schwierig, Jovic Bas Dost auch vom Vergleich her schwierig. Ist einfach ein ganz anderer Spielertyp. Und da muss man einfach gucken, wenn er natürlich seine Tore macht, sind wir alle zufrieden. Ja. Ich glaube aber tatsächlich, dass da hat mich auch die Aussage ein bisschen gewundert, dass gesagt wurde, Bas Dost ist doch perfekt, der passt super zum Rebic dazu. Jetzt müssen wir ja gucken, bleibt Rebic überhaupt? Was ist, wenn der dann auch noch im Endeffekt eventuell verkauft wird? Wie machst du es dann? Also das, der Transfer, der wirkt so ein bisschen, ich versuche den jetzt hier in das System einzugliedern, ob das dann am Ende was wird und dass das jetzt der Heilsbringer ist, das glaube ich nicht. Ich denke aber, es ist ein ordentlicher Spieler, der auf jeden Fall unseren Kader bereichern wird. Also hier hast du verschiedene Punkte angesprochen, die ich jetzt nach und nach ein bisschen abarbeiten. Gerne, Marvin. Also kannst gerne, du mir gerne dann gleich nochmal helfen. Zunächst will ich ein bisschen ein Stück weit dagegen halten, dass ich nämlich schon denke, dass Bas Dost in Wolfsburg durchaus erfolgreich auch war. Der hat natürlich nicht, und da gebe ich dir vollkommen recht, die Torquote, die er dann in Portugal hatte, in der Liga, die natürlich vielleicht nicht dem deutschen Niveau entspricht, wobei wir können das deutsche Niveau auch hier natürlich ja in Frage stellen. Auch viele, viele Topspieler, die nicht mehr nach Deutschland gehen. Also wenn ich mir anschaue, wie weit Bayern sich mittlerweile mit merkwürdigen Laien bemüht, um Topspieler hierher zu holen. Aber man darf nicht vergessen, dass Bas Dost immerhin in 117 Spielen 48 Tore, ja, das habe ich jetzt gerade bei Transfermarkt nachgeguckt, für den VfL Wolfsburg gemacht hat. Aber das ist jetzt keine schlechte Quote. Logisch. Die ist nicht so gut wie bei Lissabon, wo das krank ist, ja, wenn du in 127 Spielen 93 Tore machst und danach kommen noch ein paar nicht zu vernachlässigende Vorlagen. Also, das ist schon ein super Stürmer. Und ich denke, wir müssen echt zufrieden sein, dass wir jemanden von diesem Niveau überhaupt bekommen. Gleichwohl gebe ich dir vollkommen recht, dass er nicht der allererste Transfer, der Premiertransfer ist, den die Eintracht, glaube ich, auf dem Schirm hat. Ich gehe sehr wohl davon aus, und das haben wir auch unter anderem bei Fußball 2000 auch angesprochen, wo wir genau diese Thematik auch mal angegangen sind, wo wir auch dann, natürlich, das wird nicht der Stürmer 1 gewesen sein. Das war nicht die 1A-Lösung, aber er war auf dem Markt, er war ja schon früher auf dem Markt, ich glaube, schon vor einem Monat, vor zwei Monaten. Vor zwei oder drei, gab es lose die Überlegung, Bas Dost vielleicht an in Mainz zu lotsen. Und da muss ich sagen, das ist trotzdem noch eine super Nummer und der wird uns, da bin ich hundertprozentig sicher, sofort verstärken, weil er diesen Torriecher hat. Wenn er fit ist, hat er einen mega geilen Torriecher und allein deswegen ist es eine richtig, richtig gute Nummer. Dass es kein Balotelli ist, ja. Dass er aber auch weniger Gefahrenquellen hat als ein Balotelli, ja. Und insofern für mich eine gute Nummer. Und ich muss aber auch zum Teil auch meine eigene Aussage hier, weil natürlich ich der aktuellen Informationslage auch natürlich irgendwie, sag ich mal, nicht anheimfalle, aber natürlich geschuldet bin, muss ich auch meine Aussage von vorhin ein wenig revidieren. Denn ich habe eben gerade ein, nebenbei, als du gesprochen hast, habe ich noch ein anderes Interview gelesen mit der Spieleragentur, die Aussagen von Sporting, dass nur der Berater hier Geld machen will, dass sie es ein bisschen beiseite geschoben haben und gesagt haben, also das ist ja, sind merkwürdige Aussagen. Ich merke, hier gibt es gewisse Verschiebungen, aber und die, da muss ich ganz klar sagen, die haben nichts mit der Eintracht per se zu tun. Ich glaube, wenn die jetzt mal ein paar Tage jetzt noch mal ein bisschen miteinander reden, kann das ganz schnell gehen. Ich weiß nicht genau, inwiefern Sporting da überhaupt auch seriös agiert, das kann ich gerade gar nicht sagen. Das Letzte, was wir so mitbekommen haben, war ja auch die Tatsache, dass die auch Spieler verkaufen wollten, weil die jetzt auch nicht komplett auf Rosen, auf finanziellen Rosen gepettet sind. Insofern halten wir da die Bälle flach. Also hier steht ja, ich zitiere es mal ganz kurz, ja, der Club hat uns im Juli mitgeteilt, das ist jetzt von der Berateragentur, der Club hat uns im Juli mitgeteilt, dass Bas aus finanziellen Gründen verkauft werden muss, dass Sporting sein Gehalt nicht mehr bezahlen kann. Die Vereinsführung erklärte unmissverständlich, es werde kein Platz mehr für Bas im Team gemacht. Er werde nicht mehr spielen und müsse gehen. So, das sind natürlich Äußerungen, die das Ganze natürlich auf ein anderes Feld hieven. Ja. Insofern, wir merken, es gibt verschiedene Sichtweisen. Ich glaube, womit wir uns ganz klar festhalten können oder woran wir uns festhalten können, ist die Tatsache, dass die Eintracht gut agiert, dass Bobic das Heft des Handelns auf jeden Fall nicht aus der Hand gegeben hat und der wird das Ding noch eintüten. Vielleicht nicht heute, vielleicht nicht morgen, aber zumindest dann, wenn es vielleicht gegen Leipzig geht, weil das ist ja dann auch noch ein knackiger Gegner. Da kommen wir auch noch dazu. Ich möchte noch und einmal kurz, ganz kurz, ich weiß, sorry, und jetzt komme ich zum dritten Punkt. vielleicht willst du da gerade einhaken, René, dann machst du das sofort. Ich will noch mal ganz kurz dazu sagen, Dennis, du hast ja gemeint, das wäre eventuell ein Allaire-Ersatz. Es ist ein anderer Spielertyp. Ja, das war der Punkt, da wollte ich auch hin. Genau. Dann bitte. Ja, ich finde immer diesen Vergleich mit irgendwie vorangegangenen Spielern, Haller, Jovic und so weiter, Ich finde es immer schwierig zu sagen, der Spieler, der da jetzt kommt, soll den, der vorher da war, 1:1 ersetzen. Nein, das geht nicht, das wird niemals funktionieren, sondern wir haben die Situation, wir hatten vorher ein System, da haben diese beiden Spieler reingepasst, die sind gegangen, das heißt, wir haben erstmal per se auf dieser Position eine Lücke. Wir haben in diesem Jahr ein vielleicht etwas anderes Konzept mit einem leicht anderen System und dann musst du gucken, wie du diese Lücke stopfst. Das heißt aber nicht, dass dieser Spieler, der da kommt, genauso ausgelegt sein muss, wie der davor da war, sondern der muss halt einfach nur diese Lücke in diesem System stopfen. Und wenn das System in diesem Jahr jetzt sagt, wir brauchen da vorne einen, der jetzt nicht, und das ist der einzige Manko, den ich an dem Spieler Bastos sehe, in 3,5 Sekunden übers ganze Feld sprintet, weil Geschwindigkeit sehe ich bei ihm jetzt nicht in dem, als den großen Pluspunkt. Aber wir brauchen einen, der neben einem Rebic und neben einem, was weiß ich, wen sonst noch so, da vorne halt einfach steht, Spieler auf sich zieht und im Zweifelsfall in der Lage ist, aus den unmöglichsten Situationen diesen Ball in das Netz zu machen, dann ist er da eine extrem gute Wahl dafür. Ja, ja. Hast du völlig recht. Gebe ich dir vollkommen recht. Er ist genau derjenige, der in der Mitte dasteht, während die anderen halt die voll angeben. Wir haben ja beim Spiel gegen Hoffenheim, darüber können wir natürlich jetzt auch, wollen wir gleich darüber sprechen. Ich denke, da machen wir ganz gut den Swift. Ist es okay für euch? Ja, gerne. Alles klar. Wir haben ja beim Spiel, beim äußerst erfolgreichen Spiel gegen Hoffenheim gemerkt, wie gut die Angriffsbemühungen waren, aber an einem Punkt gescheitert sind, und zwar in der Verwertung. Ja, und das war, sowas. Und das schlecht. Ist ja genau der Kern. Das hat ja trotzdem super funktioniert. Meine Güte, ich muss echt mal sagen, dass die Eintracht so gut aus dem Hafer kommt beim ersten Bundesligaspiel. Hängt vielleicht ein Stück weit auch damit zusammen, dass sie bislang 5 Pflichtspiele hatten, übrigens alle gewonnen. Das heißt, wir haben jetzt 6 Pflichtspiele in Folge gewonnen. Das ist auch in der Saison 2019, 2020 schon mal eine richtig geile Angelegenheit. Ja. Das führt man sich kaum vor Augen, aber das sind wichtige Dinge. Und in Hoffenheim, gegen Hoffenheim haben wir gemerkt, es funktioniert viel gut. Kostic rennt ein ums andere Mal, erarbeitet sich. Das ist so ein Tier, ey. Ach, geil, geil. Und auch in Jovic, Jovic hätte ich ganz gern gehabt. Der hat nämlich die Dinger gemacht, aber in Rebic auch gut gespielt. Wir haben viele gute Szenen gehabt, aber der letzte Punkt hat gefehlt und da kann Bastos doch reinkommen. Einen eiskalten Verwerter, ja, stimmt, auf jeden Fall. Ja, da waren halt einfach, also jetzt mal abgesehen von diesem 1-0 in der, 39. Sekunde oder irgendwas von Hinteregger, der das Ding da irgendwie reinlegt. Du hättest in dieser ersten Viertelstunde, wo wir halt einfach mit so einem immens hohen Druck da gegen Hoffenheim angelaufen sind, da waren locker noch 2 Chancen drin, wo du das Ding eigentlich ganz klar machen musst. Und da hätte uns eben dieser Goalgetter, der einfach diesen Riecher hat und weiß, wo er dahin muss. Und gerade gegen so einen Torwart wie Baumann, der jetzt auch nicht immer der sicherste da hinten drin ist, was man ja jetzt in diesem Spiel auch wieder gesehen hat, da hätte das halt einfach geholfen. Und wenn du gerade so eine Situation hast, wie du hast so einen Torhüter auf der Gegenseite wie einen Baumann, wo du einen Dost im 16er stehen hast, der da halt einfach nur steht und diesen Menschen wahrscheinlich per Blick schon irgendwie zum Zittern bringt und von der anderen Seite kommt noch so ein Rebic angelaufen, dann bringst du einfach einen immensen Druck da hinten rein. Und das ist das, was wir halt einfach brauchen. Weil spielerisch haben wir auch in dem Spiel, finde ich, wieder so ein bisschen gesehen, versuchen wir es dann doch manchmal zu schön zu machen, und das kannst du dir eigentlich nur leisten, wenn du vorher die 2 Buden gemacht hast, um das Ding am Ende sicher über die Linie zu bringen. So ist es. Genau das ist der Punkt. Und ich glaube, man kann trotzdem hier sehr positiv ansetzen. Ne? Also ich meine, wir haben klar gesehen, was der Eintracht fehlt. Deswegen ist es wichtig, dass so jemand kommt wie Bastos. Wir haben keinen Jovic mehr. Das ist trotzdem ein anderer Spieler. Aber Bastos ist jemand, der die Dinger machen kann. Aber ansonsten, wenn wir zu diesem Spiel kommen, sehen wir doch viel Positives. Oder Dennis, wie hast du das Spiel erlebt? Ja, auf jeden Fall. Also ihr habt ja schon sehr gut gesagt, was mir ein bisschen eher negativ aufgefallen war, war dann im Nachhinein, wenn du so geschaut hast, wie waren denn so die Statistiken? Also klar, es ist, du musst hier nicht unbedingt Ballbesitz viel haben, aber dass wir am Ende da mit 32% Ballbesitz rausgehen, ist schon dann doch überraschend gewesen. So kam es mir zumindest auch in der subjektiven Wahrnehmung gar nicht so akut nah oder so. Ist mir gar nicht so wahr geworden, dass wir eigentlich das Spiel komplett dem Gegner überlassen haben und daraus so viele Torchancen generiert haben. Und ihr habt schon richtig gesagt, natürlich war es super ärgerlich, dass wir die Dinger nicht verwandelt haben. Natürlich war es auch super ärgerlich, dass wir der Schock kurz vor der Halbzeit erstmal, ach du Schande, jetzt haben die den Anschlusstreffer beziehungsweise einen Ausgleich gemacht. Marvin, wir haben ja im Endeffekt da auch gestanden, haben erstmal gedacht, oh, wow, was ist denn jetzt los? Dann Videoschiedsrichter greift ein und im Nachhinein zu Hause am Fernseher konnte man dann auch sehen, okay, es steht wirklich genau im Blickfeld von Trapp, also gut entschieden. Auf der anderen Seite, das Spiel kann natürlich dann auch ganz schnell ganz blöd aussehen. Dann liegst du, dann steht es 1-1 zur Halbzeit. Also man muss einfach sagen, die Eintracht hat mir über Strecken sehr, sehr gut gefallen. Auch gerade, ihr habt es gesagt, ein Kostic. Meine Güte, da läuft der wie ein Wahnsinniger über die Seite und zieht dann noch ab. Natürlich sind dann auch so Situationen, wo man denkt, ah, warum im Nachhinein natürlich immer nur, warum spielt er denn da nicht? Dann ist es vielleicht wirklich ein ganz sicheres Tor, auch gerade mit einem Baumann, der dann im Endeffekt in der Situation gut die Ecke zumacht. Auf der anderen Seite, wenn er den Pass spielt, das machen wahrscheinlich 70% der Spieler, dann sieht er wieder ganz dumm aus. Also es sind so Situationen gewesen, die haben mich im Nachhinein eher geärgert als da vor Ort. Ansonsten super Spiel, Eintracht 1-0 gewonnen, erstes Spiel. Marvin, du hast vorhin gesagt, eigentlich muss man ja von einem Lauf sprechen. 6 Pflichtspiele, saugeil. Also ich denke, da geht auf jeden Fall noch gut was weiter. Auf jeden Fall. Ich möchte trotzdem nochmal so ein bisschen zu diesem, was du gerade eben angesprochen hast, diesem Konterfußball, den wir da gespielt haben. Also das konntest du schon im Laufe des Spiels merken, dass die Devise war, lass die anderen versuchen, irgendwie mit dem Ball zu spielen und wir setzen irgendwie auf Konter. Da hast du aber auch gemerkt, das war an dem Tag ein ganz ordentlicher Ritt auf der Rasierklinge, weil wir sind im Prinzip zweimal von der Abseitsfalle gerettet worden und einmal auch nur dank extra Runde über den Videoreferie. Also das ist halt auch so. Ja, aber im ersten Spiel mache ich das noch mit, aber wenn das irgendwie 5-6 Spiele in Folge so sind, dann muss ich mir schon irgendwie so ein paar Herztabletten, glaube ich, einwerfen. Oh, ja, aber da frage ich dich, was heißt gerettet werden, wenn die Abseitsfalle funktioniert hat? Dann bist du ja dadurch nicht gerettet, sondern du hast absolut richtig gespielt. Und wenn wirklich auf den VAR verlassen kannst, was ja jetzt dann der Fall war, ja, natürlich. Also im Stadion habe ich genau das gleiche gefühlt wie du. Im Stadion haben Dennis und ich uns angeguckt und boah, was ein Glück gehabt, ey, alter Falter. Aber Fakt ist, es gehört mittlerweile ja zum Spiel. Und wenn das ist richtig. Ja. Dann muss man sagen, hat die Eintracht das richtig gemacht. Und dazu kommt ja noch, Hoffenheim ist halt auch keine Thekentruppe, ne? Die waren nicht so gut im Spiel, ich habe gemerkt, oder wir haben alle gemerkt, dass die echt schwierig noch aus dem Quark kamen, nicht nur, weil sie in der ersten Minute nicht gut gespielt haben, beziehungsweise sie haben einen einschenken lassen, sondern weil die am Anfang nicht partizipiert haben. Das kam erst nach und nach. Und wie du vollkommen richtig auch gesagt hast, die Eintracht hat jetzt nicht gespielt, wie als wollten sie jetzt hier die großen kreativen Elemente walten lassen, sondern mit Kor und Fernandes haben halt zwei gespielt, von denen man sagen kann, dass sie das grobere Spiel bevorzugen. Das ist eher so ein Marke-Abräumer da hinten. Ja. Wobei man dann auf der anderen Seite sagen könnte, nicht müsste, dass wenn du dir die Aufstellung aufguckst, und das wäre noch so eine Frage an euch, von der Aufstellung her haben wir ja nur mit einem tatsächlichen pressenden Stoßstürmer, nämlich einem Rebic da vorne gespielt. Und der dahinter, auf die Außen gegangen ist? Ja. Der viel auf die Außen gegangen ist. Und genau dann ist nämlich das Problem. Dann hast du die zwei Kreativköpfe, Kamada und Gacinovic, da als hängende Spitze, Zehner, was auch immer du sie nennen willst, dahinter, die ja eigentlich von der Rolle und von der Position und auch so, wie wir sie bislang immer eingeschätzt haben, die hätten sein sollen, die dann die Kreativität da ins Spiel bringen. Ja. Fattet ihr das gut gelöst oder was ist so eure Meinung? Ich habe eine, aber ich würde gerne eure dazu hören. Also, guter Marvin, erst ich oder willst du erst? Dennis first. Okay, also zu Kamada muss ich sagen, er hat mir eigentlich wirklich sehr gut gefallen, auch gerade so zwei Situationen, die habe ich noch im Kopf, da hat er sich sehr gut durchgesetzt, ein bisschen Abschlusspech eigentlich gehabt mit der Kreativität. Das ist hier natürlich, die Positionen waren ja so ein bisschen fließend. Das habt ihr schon schön gesagt, ein Rebic, der eher die Sturmspitze verlassen hat, ein Kamada, der auf einmal dann im Zentrum auftaucht. Prinzipiell finde ich das gut, dass wir so flexibel sind. Aber das hat meiner Meinung nach keine Zukunft. Deshalb brauchen wir einen Stürmer wie, und da kommen wir wieder zu dem Namen Bas Dost oder Marvin, du hast vorhin schön gesagt, Balotelli ähnlich. Also jemand von diesem Kaliber, der im Endeffekt da vorne eiskalt die Buden macht und dann auch nur im Zentrum oder im Zentrumsbereich zu finden ist. Und das war hier teilweise wirklich was. Ich weiß nicht, ob so abgesprochen war oder ob die Spieler generell einfach im Spielverlauf dann gemerkt haben, ich fühle mich an der und der Position, weil sie sind ja immer wieder zurückgekehrt zur Grundformation, haben sich aber im Spielverlauf dann immer wieder, entweder wurden sie mal von außen wieder zurechtgewiesen oder wie auch immer das dann ja. bei so einem Spiel abläuft. Mhm. Das ist sowas, man merkt, die Spieler fühlen sich teilweise auf anderen Positionen etwas wohler. Und ein Kamada, wie gesagt, den würde ich da an der Stelle auch nochmal hervorheben, hat mir gut gefallen, dass er eben auch diese Zentrumsposition mal nehmen kann. Ich weiß nur nicht, ob das wirklich seine vorgesehene Position war. Also doch, das wäre sogar, ich glaube sogar, dass es seine Position wäre. Also es ist ein guter Punkt, dass du das ansprichst, denn ich finde auch, dass Kamada positiv durchaus hervorzuheben ist. Dafür, dass er sein erstes wirkliches Bundesligaspiel jetzt gemacht hat, ist das für mich eine ordentliche Leistung gewesen. Er hat super Ansätze gehabt und hat gemerkt, dass er eine andere Ballbehandlung hat, als man es wahrscheinlich vorher befürchtet hat oder so. Also ich meine, wir haben ihn ja im letzten Jahr eigentlich nur in Vorbereitungen gesehen und das hat mir echt gut gefallen. Die Ansätze sind da und ich glaube, er kann sich in der Bundesliga durchsetzen, wenn er so weitermacht. Aber auf natürlich jeden Fall. Mit Rebic da vorne ist es halt, das ist halt nicht zwingend der Stoßstürmer, sondern jemand, der eher auf den Außen unterwegs ist. Ja. Das war halt so ein bisschen der Punkt. Die haben halt viele Schnittstellenpässe versucht, irgendwie in die Spitze zu spielen. Aber wenn du natürlich in der Spitze da vorne keinen hast, sondern weil dein Stürmer halt irgendwo gerade sich auf der linken Seite ein Wettrennen mit Kostic liefert, dann hast du natürlich so ein bisschen ein Problem. Ja. Also das ja. fand ich, war so ein bisschen schwierig. Und dann auch mit dem späteren Wechsel in Paciencia dann dazu bringen, fand ich, ist das Ding auch nicht besser geworden, weil der Typ hat mich an dem Tag fürchterlich aufgeregt. Ich finde auch, dass Paciencia nicht die große Rolle gespielt hat, von der man sie sich erhofft hat. Ich fand, er ist komplett neben diesem Spiel herumgelaufen. Also ich fand, ich muss echt sagen, ich habe ihn kaum positiv wahrgenommen. Es gab so eine Situation, wo er mal hätte gefährlich werden können, ansonsten war das nichts. Das muss gerade für seine einzige Option, wenn er eingewechselt wird, muss das besser werden. Da muss er anders dabei sein. Es gab auch die eine oder andere Szene, die hätte auch wirklich erfolgreich abschließen können und hätte dann auch zum Matchwinner bzw. zu dem avancieren können, der die ganze Sache hier sichert. Das hat gefehlt. Da brauchst du was anderes, wenn du reinkommst. Ne? Ja, das war der Punkt, der mich halt auch immens gestört hat. Du hast dieses Spiel, deine eigene Mannschaft führt mit einem doch recht knappen 1-0, was so ein bisschen auf wackeligen Beinen da steht. Und dann wirst du als Stürmer eingewechselt. Und anstatt diesen Druck nach vorne zu machen, hatte er ganz oft diese Situation, dass er im Zweikampf zu Boden gegangen ist und sich aber im Fallen schon quasi umgedreht hat, um zu gucken, ob der Schiri jetzt guckt und pfeift. Also, ja. Wo ich sage, nee, Jung, dann bleib auf den Füßen und sieh zu, dass du die Kugel irgendwie da nach vorne Schwierig. Kriegst und ins Tor. Also das war so für mich maximal nervig an dem Tag. Aber gut, am Ende brauchen wir uns, glaube ich, nicht zu beschweren. Das Ding ist glücklich mit einem 1-0 für uns über die Bühne gegangen. Hoffenheim hat den Dämpfer bekommen, den sie verdient haben. Wir haben unseren sechsten Erfolg im sechsten Pflichtspiel und stehen damit ganz gut da und können uns jetzt auf die Aufgaben freuen, die da kommen. Ich weiß, du willst jetzt die Anmoderation machen, das ist sehr schön, aber okay. Eine Frage haben wir gerade von einem User noch bekommen. Ach Mist. Und die müssen wir trotzdem noch stellen. Was sagen wir zu Danny da Costa? Da ist es ja so, dass du er hat Flanken geübt, das finde ich ja. gut. Sie genau. kommen auf einmal an. Und er hat jetzt ein bisschen Konkurrenz auf der Außenbahn, weil mit Durm jetzt auf einmal da ist, der da auch spielt. Also wir erleben auf einmal etwas, was stattfindet, was in der letzten Saison nie stattgefunden hat, nämlich dass ein Danny da Costa ausgewechselt wird, weil wir auf einmal eine Alternative haben und das gefällt mir. Ja, also ich bin aber trotzdem weiter dabei, der Chancentod hatte uns gefragt, ich bin ja. weiter dabei zu sagen, dass Danny da Costa allein aufgrund der Tatsache, was er eigentlich im letzten Jahr oder auch sogar noch länger schon für die Eintracht geleistet hat, auch weiterhin der Mann ist, der uns auf der rechten Seite beglücken kann, aber natürlich mit der wohlwollenden Möglichkeit, eine Option zu haben mit Durm, aber noch ist da Costa der Mann, mit dem ich gehen würde. Unbedingt, unbedingt, Leute. Also man muss ja wirklich sagen, da Costa, das fand ich den Einstieg von dir auch, René, sehr gut. Danke. Er hat deutlich an den Flanken geübt. Er ist wirklich, finde ich, auch in den ersten Spielen ja wirklich mal durch schöne Vorlagen aufgefallen, auch wenn die Gegner jetzt nicht unbedingt die Prüfsteine sind. Ja. Aber wir haben ja auch gesehen, wie ausgepowert die Spieler gerade am Ende zum Ende der Saison wurden. Und wenn du dann noch eine Auswahl Chandler, Durm und so weiter hast, wo du ja wirklich sagen kannst, geil, oder auch ein Touré kann ja, glaube ich, auch recht spielen. Also ja, ist richtig. Da hast da hast du wirklich eigentlich bist du überbesetzt fast auf der Position, musst dann schauen, dass im Endeffekt die Spieler der Unmut nicht anfängt, kannst natürlich aber dadurch auch richtig schön Druck aufbauen. Und auch ein Da Costa ist für mich jemand, der definitiv mit der Drucksituation umgehen muss, wenn es jetzt soweit ist, um den nächsten Schritt auch zu gehen. Und dann ist das doch eine klasse Sache. Also können wir sagen, dass Da Costa auf jeden Fall unser Stammspieler ist, aber am Ende des Tages wird Durm wahrscheinlich trotzdem über 20 Spiele machen, weil wir wollen ja wieder ins Finale der Euroleague kommen und da muss dann auch ein bisschen gewechselt werden. Genau, okay. So ist es. Aber jetzt, René, gerne mit deiner. Jetzt Überleitung. Du hast gerade eben schon das magische Wort genannt, Euroleague. Die steht nämlich auch wieder an am Donnerstag. Da sind wir hingekommen, weil wir in der letzten Woche im Rückspiel gegen Vaduz ein, ich nenne es jetzt mal, unspektakuläres und gleichzeitig auch ungefährdetes 1-0 über die Bühne gebracht haben. Der einzige Wermutstropfen ist die schwere Verletzung von Marco Russ, der jetzt 6 Monate ausfällt. Was das bedeutet, werden wir vielleicht gleich besprechen, weil wir gucken jetzt auf den kommenden Gegner der Eintracht. Am Donnerstag spielen wir in Straßburg und da haben wir uns jemanden hier herbeigeholt, der hoffentlich ganz viel dazu sagen kann. Wenn alles gut geht, haben wir jetzt hoffentlich den David in der Leitung. Hallo David. Hallo. Hi David. Ja, wir hören dich. Hervorragend. Ja. Schön, dass du da bist, mein Lieber. Dankeschön. Genau, du. Schön, hier zu sein. Kennst dich mit Straßburg aus, du warst da schon im Stadion und bist auch, glaube ich, in nicht allzu ferner Zukunft, wenn ich das so richtig anderen bundesweit agierenden Podcasts entnommen habe, wieder? Genau, ja, also ich behaupte jetzt nicht, weiß ich nicht, alle Straßburg-Spiele der letzten 2 Jahre gesehen zu haben, aber... Na super. Einmal mit Profis arbeiten, ey. Aber ich interessiere mich ja bekanntlich für die französische Liga ein bisschen, das heißt... Und für die zweite Deutsche und für die dritte Deutsche, ja, wir wissen. Und tatsächlich war ich letztes Jahr da im Herbst und habe tatsächlich auch jetzt wieder Karten für dieses Wochenende, wo sie gegen Rennes spielen. Okay. Und ja, also ich kann euch ein bisschen was erzählen, denke ich. Ja, dann bitte. Wir spielen Donnerstag in diesem wunderschönen Stadion, Donnerstagabend, 20.30 Uhr. Geil. Was erstmal prinzipiell schon geil ist. Für Marvin ist das gleich ein doppelt geiles Erlebnis, weil Marvin hat am Donnerstag gleichzeitig noch Geburtstag. Also liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr am Donnerstag früh bitte mal kurz dran denken würdet, dem Marvin herzliche Glückwünsche zu schicken, dann wäre das hervorragend. Statt jetzt wird das geil. Ich habe noch kein Ticket, aber ich bin mal gespannt, was da noch passiert. Ja, ja, aber das wird mir schon irgendwie da was hinkriegen. Also wer dem Marvin zum Geburtstag noch ein Ticket schenken will, es wäre eine Chance da. Genau, wir spielen gegen Straßburg. Wo stehen die denn aktuell gerade in der Liga, David? Das weißt du doch bestimmt auswendig. Tatsächlich weiß ich gerade das jetzt nicht auswendig. Kann euch nur sagen, dass sie mit 2 Unentschieden gestartet sind. Okay. Genau. Und 2 durchaus minimalistischen Unentschieden. Also 0-0, 1-1 und jetzt auch nicht gegen großartige Gegner. Das letzte 0-0 war gegen Reims. Und das 1-1 davor war gegen Metz. Und Metz ist ein Aufsteiger gewesen. Also okay. In der Liga etwas durchwachsen. Es hat aber auch Gründe, dazu kann ich vielleicht gleich noch was sagen. Ja. Vielleicht erstmal kurz zur Einordnung. Weiß gar nicht, inwieweit. Also klar, Straßburg ist ein Name, den man wahrscheinlich grob irgendwie kennt. Mhm. Die Feel-Good-Story bei Straßburg ist, dass es eigentlich ein Traditionsverein ist, gibt es seit 1906. Seit 32 wohlgemerkt gibt es in Frankreich eine Profiliga und die ganze Zeit waren die immer oben so in den ersten 2 Ligen mit dabei, bis eben 2010 und da sind sie komplett abgekracht in die 5. Liga runter, sind dann am Ende abgestuft worden wegen Insolvenz. Okay. Nachdem sie vorher schon in die 3. runtergefallen waren und mussten sich dann mühsam neu erfinden und haben es dann aber tatsächlich geschafft in, was waren es, 6 Jahre oder so, den Wiederaufstieg zu schaffen, 6 oder 7 Jahre den Wiederaufstieg in die erste Liga komplett zurück. Also quasi das von Liga 5 bis in Liga 1 in 6 Jahren, das heißt also quasi jedes Jahr Aufstieg. Bin ich mich ganz sicher, ob es 6 oder 7 Jahre waren, aber so ja, in dem Dreh. Und dann ist es ja trotzdem fast jedes Jahr Aufstieg, genau. Also das ist ja schon mal ein ganz ordentlicher Durchmarsch, den du dann dahin legst. Ja. Und für die Fanszene war es interessanterweise fast ein Erweckungserlebnis. Die waren vorher ein bisschen abgeschreckt durch diverse dubiose Gestalten, die sich da so getummelt haben, Investoren und Präsidenten und so. Okay. In diesem Jahr, als sie abgestuft worden sind, ist Marc Keller Präsident geworden. Selbst 5 Jahre aktiver Spieler bei Straßburg und auch 96, 98 beim KSC in der Bundesliga. Mhm. Mhm. Bekannt vor, habe ich mir gedacht. Genau. Und der scheint nach allem, was man hört, ein sehr, gutes Verhältnis zu den Fans zu pflegen, aus den Ultras. Und die hatten offenbar selbst in den Amateurs- und unterklassigen Zeiten dann richtig viel Leute im Stadion. Also ich hab nachgeschaut, angeblich sogar teilweise bis zu 25.000. So. Wow, okay, krass. Und das merkst du heute. Also warum du keine Karte hast, Marvin, ja, liegt genau an diesem Grund halt. Die haben, glaube ich, eine Auslastung von über 90% jeden Spieltag. 16.000 Dauerkarten, 26.000 passen da rein. Und das Spannende an diesem Stadion ist, dass es eigentlich ein, im Grunde ist es ein Sitzplatzstadion komplett. Die haben so Stehplätze. Wenn man zum ersten Mal da bestellt, denkt man, oh, gut, Stehplätze. Und dann stellt man fest, die haben, weiß ich nicht, so 500 Stehplätze oder sowas. Die sind auf Grasnarbenhöhe direkt aufs Spielfeld rum. Da kannst du dich okay, so in Zweierreihen dann irgendwie also quasi hinstellen. Hinter der Trainerbank kannst du stehen und der Rest ist dann Sitz. Das ist ja mega genau, ne? Geil. Oder ja? Einmal komplett ums Stadion rum. Ja sehr geil. Okay. Hinstellen irgendwie. Aber sie haben sozusagen eine inoffizielle Stehplatztribüne, nämlich die Ost müsste das sein. Da stehen die ganzen Ultras auch und die stehen halt auf den Sitzplätzen dann. Ist bestuhlt die ganze ja, okay. Zeit. Okay. Ist bestuhlt und sie stehen da und sie machen seit mehreren Jahren auch Lobbyarbeit, um zu sagen, könnte man das nämlich doch umwidmen, weil eigentlich ist es ja von den Sicherheitsvorkehrungen auch ein bisschen Quatsch, wenn da Leute die ganze Zeit stehen auf Sitzplätzen. Und als ich da war vor einem Jahr, ich war echt beeindruckt. Also das war eine richtig, richtig gute Stimmung. Ich meine, euch muss ich als Frankfurter bei guter Stimmung nichts erzählen. Wir hörten davon, ja. Aber also da müssen sich viele Bundesliga-Clubs nicht verstecken, fand ich. Okay. Die haben gut Stimmung gemacht. Das klingt echt geil. So in der Vorbereitung habe ich das mir auch so ein bisschen mal angeguckt und habe dann auch, also gerade kann ich nur bestätigen, das, was du sagst. Ich habe dann irgendwie auch gelesen, dass sie sogar, war das Viertliga-Partie oder so, wo sie dann gegen den FC Mulhouse oder also Mühlhausen gespielt haben und da waren auch 25.000 Leute da oder irgendwas total Verrücktes in der vierten, fünften Liga. Total crazy. Ja, und das Spiel scheint auch schon, also das Stadion scheint relativ früh schon relativ voll. Die machen auch, die haben sich dann so angewöhnt, in diesen Amateurzeiten dann auch ein Vorprogramm zu machen, wo die Spieler dann nochmal rauskommen und Autogramme geben und weil der Club halt bewusst gesagt hat, wir wollen irgendwie Leute ins Stadion holen. So, das ist unser Pfund, das brauchen wir. Coole Sache. Ich könnte jetzt noch sagen, wo man nach dem Spiel dann gut Flammkuchen essen kann, aber wahrscheinlich, wenn ihr im Auswärtsblock seid. Wer hat eigentlich alles Karten von euch? Also tatsächlich ja wirklich aktuell nur Basti, ne? Ja. Okay. Und alles, sonst hat keiner hier Karten. Das heißt, also ich fahre ja dann halt hin und ich muss halt mal gucken, wie ich an Karten komme. Aber ich bleibe ja auf jeden Fall bis Freitag und reise schon am Mittwoch an. Also wenn du mir jetzt schon sagen willst, wo es guten Flammkuchen gibt, kann ich auf jeden Fall morgen schon. Nee, es gibt tatsächlich im Stadion guten Flammkuchen. Ah, was? Also, ja. Okay, ist auch nicht schlecht. Aber vermutlich nicht für die Auswärtsfans. Also das, ne, ich weiß halt nicht, wie die langgeleitet werden. Die kriegen kein vernünftiges Essen. Die machen da, wenn das Spiel fertig ist, im Erdgeschoss, haben die da einen riesigen Stand, so Backplatte an Backplatte. Da kannst du dann so pizzagroße Flammkuchen von Pappblechen nehmen. Das ist, ist ziemlich cool. Geil, living the cliché, man. Ja, aber ich meine, wenn du da vernünftig mit umgehst, kannst du sowas doch auch bringen. Also. Na, ist doch das Beste. Stell dir mal vor, wir wollen uns Handkäse mit Musik geben im Steier. Beste. Grandios. Stell dir mal vor, da würden es einige aber immer auf die Gegner werfen. Wäre auch nicht so geil, ja. Aber. Werf doch meinen Handkäse nicht. Wo kommen wir denn da hin, bitteschön? Okay. David, wie siehst du denn aber prinzipiell sportlich die Chancen für uns eine Runde weiterzukommen oder in die Gruppenphase einzuziehen? Naja, prinzipiell sehe ich sie schon gut. Also ich meine, Frankfurt ist ja schon einfach eine beeindruckende Mannschaft. Ich glaube, man muss halt diesen Hexenkessel ein Stück weit einfach durchschreiten. Ne? Wenn du da einigermaßen unbeschadet wegkommst, dann hast du eine gute Chance, das zu Hause einzutüten, oder wie siehst du das? Ja, also Straßburg ist ja in der Quali, weil sie den Ligapokal gewonnen haben in Frankreich. Es gibt da ja auch zwei Pokale. Ja. Sie haben den Ligapokal gewonnen und auf dem Weg dahin haben sie erst Lille, dann Marseille, dann Lyon, dann Bordeaux und im Finale nochmal Guingamp geschlagen. Oh, okay. Und sie waren auch eine Mannschaft, die, ich weiß nicht mehr, sie haben ein paar Mal Paris besiegt in den letzten zwei Jahren. Also ich weiß, dass sie vor 2 Jahren waren sie die erste Mannschaft, die Paris besiegt hat in der Saison. Okay. Und danach irgendwie 7 Monate niemand mehr. Also sie können schon beißen, sie können schon unangenehm sein. Das heißt jetzt nicht, dass sie eine Übermannschaft sind. Mhm. Ne? Aber also acht geben sollte man sich schon. Sie spielen mit Dreierkette eigentlich meistens fast immer. Und zeichnet sich eigentlich dadurch aus, dass sie ein sehr, sehr flexibles, offensives Mittelfeld haben, wo Leute sehr, sehr stark changieren und durchaus auch ganz verschiedene Rollen einnehmen können. Also sie können sowohl Ballbesitz als auch Konter halt. Wenn man jetzt Herrn Thierry Loret glauben darf, mit dem, was er gesagt hat, da mit Verteidigen und wir werden bis Ende August verteidigen, dann werden sie möglicherweise ihr eher offensives Gesicht nicht zeigen, was aus neutraler Sicht fast ein bisschen schade ist, für euch vielleicht ganz zugute kommt. Haben anfangs gegen Haifa noch ziemlich defensive Probleme gehabt in der ersten Runde der Quali. Die haben sie dann abgestellt jetzt eigentlich. Also gut, ist die Frage, was Plovdiv für eine Benchmark hat, ne? Ist. Ja, genau, ja, er hat 1-0 gewonnen, ja. Haben ein paar sehr, sehr große Spieler. Der aktuelle Stoßstürmer Ajorg, habe ich gesehen, war sogar mal auf dem Zettel von der Eintracht als Ersatz für Haller. Zumindest gab es da so Gerüchte. Genau, ja. Mhm. Ja, der ist... Dran, ja. Ja, aber ich kenne den, kann ich nicht einschätzen. Kannst du den einschätzen irgendwie? Aber ich sag mir jetzt nichts. Also, ja, nur groß. Okay, groß, ja, 1,97. Okay. Also Allaire war auch groß, der da ist auch groß. Okay, ja. Ja, ein Brecher halt, ne? Also, ja. Wer sehr, sehr interessant ist, wer mich damals sehr beeindruckt hat, als ich da war, ist Sissoko. Das ist ein defensiver Mittelfeldspieler, der ist auch eine richtige Kante. Das ist aber nicht der Sissoko, den man aus der Premier League kennt, sondern der kommt bei denen aus der Jugend. Ich habe nämlich gerade eben nachgeguckt, weil über den Namen bin ich gerade eben in der Aufstellung oder im Kader auch gestolpert. Nee, der ist super jung, der ist 22 oder so oder 21. Und das ist so ein richtiger, das ist ein Sechser, der richtig mit nach vorne trabt. Also wenn er eine Ball am Fuß hat, geht der auch mal vor bis an den Strafraum. Für sein Alter unglaublich spannender Spieler. Und ansonsten halt der große Starspieler, bei dem sie nicht wussten, ob sie ihn vielleicht abgeben müssen dieses Jahr, mit dem sie jetzt verlängert haben, ist halt Kenny Lala. Den kennt man. Ich habe schon so ein bisschen geguckt, das wird so ein bisschen dann auch Duell der Rechtsverteidiger Da Costa gegen Lala so im direkten Vergleich, Lala hat auch, wenn man sich so das so ein bisschen verfolgt, hat er enorme Leistungssteigerung in den letzten 2 Jahren. Ja. Da die sämtliche Marktwerte und alles explodieren. Der ist, glaube ich, letztes Jahr so ziemlich jedes Spiel irgendwie durchgelaufen. Das ist auch ein sehr, sehr interessanter Spieler, ja. Ja, total. Also der war auch extrem auffällig, sieht man auch im Stadion. Und der hat halt auch ähnlich wie bei euch diese Hybridrolle zwischen Außenverteidiger und dann doch offensiver Mittelfeldspieler. Auch eben gerade durch diese Dreierkette dann, wo er ein bisschen mehr Freiräume hat. Hm. Also der ist extrem gefährlich. Der darf niemals zur Eintracht wechseln, sonst müssen wir wieder für Fußball 2000 müssen wir wieder ein Lied machen. Mir fällt schon so ein Future-Lied ein. Kenny Lala. Würde passen. Kader ist generell aber auch relativ interessant. Da spielt nämlich auch ein Da Costa, nämlich Nuno Da Costa. Der ist auch Mittelstürmer. Genau, ja. Also tatsächlich sollte Ajorg nicht spielen, haben sie durchaus noch ein, zwei Stürmer, die interessant sein können anstatt dessen. Wir haben damals Zoe gesehen. Der hat jetzt gerade auch wieder gespielt, ich glaube gegen Plovdiv auch. Hat längere Zeit offenbar nicht mehr gespielt. Den fanden wir auch ganz, ganz quirlig eigentlich, ganz, ganz zielstrebig. Und jetzt nochmal ganz kurz zu einem Spieler, bei dem ich jetzt schon ein paar Mal gesehen habe, der auch immer vor ein paar Jahren, ich glaube vor einem Jahr oder so, mal bei Mainz im Gespräch war, und zwar der offensive Mittelfeldspieler Adrian Thomasson. Ist das ein Spieler, bei dem man auch wirklich auch so Angst hat, was heißt Angst, brauchen wir nicht haben, aber zumindest Respekt haben muss, weil das ist ja auch jemand, der schon relativ regelmäßig da vorne die Strippen zieht und auch die Tore erzielen kann. Ja, also ich fand ihn auffällig zusammen mit Martin. Waren das so die beiden, also Thomas und Martin sind die beiden, die halt sehr, sehr stark changieren da oft, oder zumindest ist die Male, wo ich es gesehen habe, changiert sind und dadurch eben diesen Druck, diesen Zug reingebracht haben. Na, stark. Also wie gesagt, das ist schon eine spannende Mannschaft. Man muss sie jetzt nicht größer machen, als sie sind. Klar, wenn wir jetzt die einzeln durchgehen, kann man zu jedem was Positives sagen. Trotzdem, alles in allem ist das auf jeden Fall Kragenweite für eine Mannschaft wie Frankfurt, die vergangenes Jahr gegen noch größere Namen angetreten ist. Ja, aber gut, aber ich glaube, man muss halt einfach sagen, das muss man auf jeden Fall festhalten, das ist der erste richtig heftige Test, also jetzt, ja, schon heftigere Test in der Europa League. Ich meine, alles gut und schön, ja, Tallinn war eine geile Erfahrung, aber das war jetzt ein machbarer Gegner, Vaduz. Haben wir im Hinspiel gemerkt, was machbar ist, ja. Aber Straßburg ist halt jetzt, die haben jetzt keinen Trötenpokal gewonnen, sondern der Liga-Pokal ist jetzt, auch wenn es gegen Guingamp letzte Saison ging, die ja leider da abgestiegen sind, einer meiner Vereine, die ich in Frankreich ganz schön finde, allein weil die aus der Bretagne kommen und auch so ein bisschen selbstgeführter Verein auch noch so ein bisschen ist, ne, wenn ich da. Großartig, ja, mit so irgendwie 1000 verschiedenen Fansponsoren, die sich da auf so ein ganz breites Fundament von Fans stützen, um sich zu finanzieren. Das ist ein sehr spannender Verein auch, ja. Auch lustig, dass die im Liga-Pokalfinale waren und dann halt abgestiegen sind, ja. Traurige Geschichte, vielleicht steigen sie wieder auf. Also, wie gesagt, das ist ein echt krasser Gegner, aber ich freue mich richtig auf Straßburg. Ich finde, es ein geiles Los, ein kompletter Unterschied zu den Jahren, also zum Jahr davor, wo wir wirklich in große Stadien gefahren sind, in die großen Länder natürlich auch, aber in die großen Städte. Und jetzt tingeln wir so ein bisschen, auch so ein bisschen so Einzugsgebiet, will ich meinen, aber halt das Beste, was du irgendwie rausholen kannst, richtig. Ja, also das Stadler Meinau ist schon ein bisschen runtergekommen, so, das wirkt schon so ein bisschen grau, es war ziemlich zugig innen drin, aber ja, es ist halt ein altehrwürdiges Stadion. Also, David, wann warst du das letzte Mal da? Was war das? Letzten Oktober oder so. Also, also wirklich noch gar nicht so lange her. Okay. Es war schon recht kühl dann, ja, abends irgendwie. Und ich erinnere mich, als wir heimgelaufen sind. Man kann da auch, also das ist in so einem Wohngebiet. Man kann da auch versuchen, da, falls ihr irgendwie mit dem Auto hinkommt, da im Wohngebiet zu parken. Ich hatte noch gehofft, dass ich irgendwie an einem Supermarkt vorbeikomme und ein bisschen mich eindecken kann mit französischen Spezialitäten, war aber nix. Oh Gott, vielleicht muss ich das aber nochmal machen. Jetzt bringst du mich auf Ideen. So zwei Dosen Weinschorle oder irgendwie sowas. Vino gibt es da bestimmt guten, aber ich bin ja nicht so der Weintrinker. Vielleicht sollte ich das dort werden. Hast 90 Minuten Zeit. So eine Gänseriette. Per Twitter kam gerade eben nochmal die Frage, die wir an dich weiterreichen sollen, Dennis, was denn da deine Meinung ist, ob du Bedenken hast, dass von der, wie heißt es, Präfektur, nochmal irgendwas kommt bezüglich Fans, weil da scheint es ja auch so ein bisschen hochzukochen für diejenigen, die das nicht wissen. Straßburg hat eine Fanfreundschaft mit dem KSC, den wir ja nicht so ganz so gerne mögen. Wenn man KSC sagt, dann ist das nächste Wort, was einem einfällt, natürlich Offenbach und dann kommt so das ein zum anderen und da scheint es jetzt so ein bisschen ja im Vorhinein ja Bedenken geäußert worden zu sein. Wie würdest du das einschätzen, wenn du da schon mal vor Ort warst und vielleicht auch die Mentalität, dich mehr in die Mentalität versetzen kannst? Ja, da bin ich tatsächlich nicht nah genug dran. Also tatsächlich wusste ich das mit der Fanfreundschaft, muss ich zu meiner Schande gestehen, so auch bis vor kurzem gar nicht. Bei der Recherche jetzt bin ich in irgendeinem KSC-Forum gelandet, wo Leute schon gesagt haben, dass sie auf jeden Fall auch hinfahren wollen zu Straßburg, um Straßburg zu unterstützen. Okay, wo ist mein Mundschutz? Das wäre ihr Preis gewesen. Also insofern sind die Bedenken wahrscheinlich gar nicht so unbegründet. Ja. Und also klar, Frankreich ist durchaus ein Land, gut, andererseits, also so lieb sehen die Polizisten bei Bundesligaspielen auch nicht aus. Ich wundere mich da auch immer, wie sich Darmstadt manchmal verwandelt in ein militärisches Sperrgebiet, nur weil irgendwie ein Fußballspiel stattfindet, ey. kann ich zugeben. Kann ich zustimmen. Ja. Ja, also keine Ahnung. Ja, könnte sein, dass ihr da Polizei aufgebaut. Du hast aber ja schon gesagt, David, dass generell das Interesse auch bei den Heimfans riesig ist. Dementsprechend, weil ja viele noch drüber gesprochen haben, warum wird dieses Kontingent nicht wieder etwas erhöht? Diese unsäglichen 5% sind ja oft dieses für Frankfurt-Fans der Schlag oder der Tritt in den Hodensack. Auf der anderen Seite, wenn natürlich die eigenen Fans entsprechend eh alle Tickets aufkaufen, dann muss man das natürlich auch nicht anstoßen, wie es manchmal jetzt in den anderen Spielen war. Genau. Also der Gästeblock ist so schräg gelegen, in so einer Kurve drin. Ich glaube sogar, war da nicht sogar ein Gitter davor? Das könnte sein, weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau. Aber wir hatten kurz mit Fans im Stadion gesprochen dann, die gesagt haben, also wir waren gegen Dijon da letztes Jahr und und da waren ziemlich wenig Gästefans und dann haben die Straßburger halt gesagt, ja, das sei ja eigentlich, also Franzosen würden halt nicht viel auswärts reisen und das sei eigentlich fast immer so und es gäbe wenig, sehr, sehr wenig Vereine, die da eine Gästeblock voll machen würden. Also insofern werden sich bestimmt die Straßburger Fans auch freuen, dass ihr einen Gästeblock voll macht. Ich glaube, es wird geil. Also das kann halt auch, ich meine, du hast ja gemerkt, was ein Run auch von vielen Eintracht-Fans da war. Also wirklich jeder hat nach Karten gefragt. Im Blog ging es hin und her, ja, wie sieht's aus? Ja, auch noch keine Karte bekommen. Oh, wird schwierig. Im Endeffekt wurden ja hauptsächlich erstmal die ganzen Auswärtsdauerkarten-Fans abgefrühstückt, dass die erstmal in Karten kamen, was auch vollkommen verständlich ist. Die Leute, die alles mitmachen, nehmen natürlich auch das mit. So ist es, ja. Und dann bleibt dann auch gar nicht mehr viel übrig. Du hast ein bisschen ein Kontingent gehabt für von der FUFA, die auch Reisen angeboten hat mit dem Bus, mega günstiger Preis, hin und zurück und das Ticket insgesamt 50 €, also ein unschlagbarer Preis. Echt gut, ja. Ja, muss man dann sagen. Aber dann bleibt halt einfach nicht mehr viel übrig, ist auch vollkommen okay. Das ist halt so, ja, das ist das Los, wenn man ein Verein ist, der halt einfach extrem viele Fans und auch viele geile, verrückte Fans hat. Whatever, kein Drama. Und eine Anreisezeit von 2,5 Stunden mit dem Auto, was natürlich auch absolut krank ist. Naja, und so großes Stadion halt dann doch wieder nicht. Ne? Genau. Doch nur halt, also 26.000, ich meine, das ist für Bundesliga-Verhältnisse doch vergleichsweise klein. Ja. Mhm. Aber für die ist es halt auch geil. Lieber so, mit einem Hexenkessel. Kennt ihr ja aus Freiburg auch, ja, bevor, das ist jetzt gar nicht böse gemeint, weißt du ja, aber bevor es halt irgendwie 50.000 sind und das verläuft sich halt da, ne, also insofern, da ist es geil, lieber eine super geile Stimmung zu haben und davon hast du uns jetzt berichtet und ich bin mega gespannt, vielleicht kommt man ja dann doch noch rein und dann sehe ich das und erlebe da, glaube ich, eine wilde Sache. vielleicht sogar mit einem Pfannkuchen, nom nom nom. Flammkuchen, nicht Pfannkuchen. Pfannkuchen vielleicht auch. Ich habe Flammkuchen gesagt, aber wenn du wieder... Hier kam definitiv Pfannkuchen an. Hier kam auch Pfannkuchen an. Wenn du ein süßes Schleckermaul an Pfannkuchen denkst, kann ich auch nicht helfen. Ja, ich glaube, in Frankreich heißt sowas doch Crepe, oder? David? Ja. Das könnte sogar... ich überlege gerade, gab es die nicht sogar auch? Bin ich mir nicht ganz sicher. Aber es gab auf jeden Fall 2 oder 3 verschiedene Arten von Flammkuchen. Wenn das so weitergeht, macht Marvin erstmal einen Tag Hungerstreik, damit er sich am Donnerstag da im Stadion die Hucke vollhauen kann. Also ich freue mich jedenfalls auch für euch, ihr habt es ja schon gesagt. Und ich tatsächlich bin ich hin und her gerissen, wem ich da jetzt. Ich hätte echt beiden gegönnt. Also ich hätte euch gerne in der Gruppenphase oder so gesehen oder im Achtelfinale, weiß ich nicht, aufeinander treffen. Ja, dann Finale, wer weiß. Es ist echt schade, dass die beiden Clubs jetzt in der Quali aufeinandertreffen. Playoffs. Weil ich meine auch die Straßburger, ne? Ich habe jetzt nicht nachgeschaut, aber ich glaube, es ist Jahrzehnte her, dass sie das letzte Mal europäisch gespielt haben. Mhm. 13, 14 Jahre oder so. 13 noch gar nicht so lange her, ja. Okay. Ja, gut, aber guck mal, ich meine, dafür, stell mir vor, wie das für uns eine Rückkehr nach elendig langer Zeit war, da eskalieren die natürlich auch komplett. Und jetzt haben die halt auch also Plovdiv war jetzt nicht so, weißt du, keine Ahnung, wirst du jetzt nicht feucht im Höschen, aber wenn dann die Eintracht kommt, sag ich mal, aus der anderen Sicht, das ist schon geil. Genauso wie wir auch Straßburg feiern, das wird schon gut. Ja, also die sind schon heiß, die freuen sich schon. Und wer weiß, man, so eine Chance, also die waren sogar letztes Jahr, waren sie zwischenzeitlich auch in der Liga auf dem Europapokalplatz, sind aber dann, die Rückrunde war ein bisschen schwächer, sind dann wieder abgestürzt und hatten insofern Glück, dass sie da über diesen Ligapokal reingekommen sind. Mhm. Ja. Okay, cool, gut zu wissen. Interessante Einordnung. Aber es ist krass, ne? Ich meine, wie du gerade gesagt hast, finde ich absolut begeisternd. Auch diese ja, Reinkarnation, wie so der Phönix aus der Elsässer Asche da wieder hochgekommen ist, ja. Das ist ja unfassbar. Fünfte Liga-Abstieg, dann irgendwie nach und nach wieder hochgekämpft. Wow, geil. Also, muss man sagen, man würde es denen echt gönnen, so eine richtige Europa-League-Saison, wenn da gerade nicht die Eintracht stehen würde. Ich wollte gerade sagen, wenn nicht wir der Gegner wären, ja, dann könnte man da über vieles reden. Aber nächste Saison ist es ja, oder wann ist das? Übernächste Saison, dann kommen die in die UEFA League 2, wenn sie dann absteigen. Ja, beziehungsweise nicht, wenn sie absteigen, wenn sie dann gegen uns verlieren. Dann gibt es ja da auch wieder Möglichkeiten. Ist das nicht nächste Saison schon mit der UEFA League 2? Es ist ein Wahnsinn. Ich meine 2021. Ja, ich habe mich mit diesem Konzept jetzt nicht näher beschäftigt, nachdem wir beim letzten Mal ja schon festgestellt haben, dass das Ding nicht wirklich durchdacht ist. Wir hatten ja bei 93 versucht, das irgendwie aufzudröseln, sind gescheitert an diesem Reglement. Es war trotzdem ein ehrenwerter Versuch. Es hat gewisse Ähnlichkeiten mit dem Silberpfeil gehabt, ja. Nur gut. Okay. Nun gut, bevor wir dich, David, dann jetzt aber in den, ich hoffe, dann wohlverdienten Feierabend entlassen, darfst du natürlich als Gast an unserer Tipprunde beiwohnen. Und darfst auch gleich den Anfang machen. Was tippst du denn, wie das Spiel am Donnerstag ausgeht für die Eintracht? Oh. Ich glaube 2-1 für die Eintracht. Mhm. Sehr schön. Geil. Marvin, was wünschst du dir für deinen Geburtstag an Ergebnis? Ja. Mir hätte ja schon fast ein 2-2 gereicht, aber wenn wir jetzt hier schon so hochstapeln, sei ja natürlich auch 3-1. 3-1. Ja, aber es hängt damit zusammen, weil Bas Dost morgen noch kommt und dann ist es halt so, dass wir dann einen Goalgetter da vorne drin stehen. Aber spielt ja direkt. Logo, wir können bis morgen noch nachnominieren. Also es würde, wäre knapp, aber wenn das Fax diesmal rechtzeitig durchgeht und die UEFA das Papier im Faxgerät liegen hat und die Eintracht die Telefonrechnung bezahlt hat, dann könnte das alles noch gehen. Du merkst, da sind viele Ungleichheiten oder viele Variablen in dieser Form. Ich frage mich auch, ob es einer Offensive gut tut, wenn man da so einen neuen die Chancenverwertung der letzten Spiele tut. Aber trotzdem, also ich glaube, der Spieler würde tatsächlich schnell helfen. Aber zumindest mal als Einwechselspieler. Ich würde sagen, wenn es nur als Einwechselspieler ist, könnte das halt schon so eine Nummer sein. Aber mal schauen. Dennis, was sagst du denn ergebnistechnisch? Ich denke, wir gewinnen 2-0. Wir gewinnen 2-0. Ich freue mich mega auf dieses Spiel, aber ich bin da so ein bisschen weniger optimistisch, was einen Sieg angeht und sage, das Ding endet am Ende 1-1. Aber Hauptsache Auswärtstor. Auswärtstor. Ja, Hauptsache okay. Auswärtstor. Alles nur kein 0-0. Ja, super, David. Vielen Dank auf jeden Fall für die Einschätzung und die ganzen Tipps, die du uns ja auch mitgegeben hast jetzt hier. Sehr gerne. Genau. Sehr gut. Vielen Dank, David. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr noch mehr von David hören wollt, dann müsst ihr, falls ihr das nicht sowieso schon getan habt, und das kann ich mir absolut nicht vorstellen, unbedingt 93 abonnieren, hören. Folge kommt, glaube ich, immer von Montag auf Dienstag Nacht. Ja. Und von daher, wenn ihr das noch nicht kennt, was ich mir, wie gesagt, nicht vorstellen kann, aber falls doch, dann da mal hinschauen. Auch wenn, wie David bei der letzten Folge gesagt hat, es manchmal etwas boulevardesk wird. Aber David, vielen Dank. Vielen Dank, mein Lieber, dass du da warst. Und natürlich, wir haben, René hat es ja vorhin gesagt, natürlich könnt ihr uns unterstützen, aber auch 93 haben jetzt ein neues 93 Super Friends Paket. Fun Friends. Was habe ich gesagt? Super Friends hast du gesagt. Super Friends. Das hängt damit zusammen, dass das ist ein Werbung machen muss. Super Friends, das kommt dann bald. Also die 93 Fun Friends jetzt bei Patreon. Also wenn ihr zu den wenigen gehören solltet, die das noch nicht geliked bzw. unterstützt haben, dann tut das, da freut sich auch der Dame. Genau, vielen Dank. Die Steigerungsformen sind Fun Friend, Super Friend, Rob Friend. Das sind die drei Steigerungsformen. So, und du warst bei Phil Hofmeister in der Schule, danke. Bitte. Genau. Alles klar. Mach's gut. Ciao. Okay, ciao. Ja, das war der David und er hat uns eine Einschätzung gegeben zu Straßburg und wir haben getippt und jetzt müssen wir natürlich auch nochmal so ein bisschen auf die Liga gucken, weil die lässt ja dann auch nicht so ewig dann danach auf sich warten. Bevor wir auf das Spiel gegen Leipzig schauen, noch einmal der Vollständigkeit halber, es wurde am vergangenen Bundesligaspieltag auch noch die nächste Runde des DFB-Pokal ausgelost. Wup, wup. Und wir haben als den nächsten Pokalgegner bekommen den FC St. Pauli. und spielen entweder am 29. Oktober, was ein Dienstag ist, oder am Mittwoch, den 30. Oktober am Millerntor. Also von daher, das ist noch nicht so ganz klar. St. Pauli ist jetzt, glaube ich, auch ein Gegner, wo man sagen kann, es hätte jetzt irgendwie schlechter werden können, was jetzt so Stimmung und so weiter angeht. Brutales Los. Ich liebe es. So ist es. So ist es. Wird extrem geil, freue ich mich. Für Auswärtsfahrer ein bisschen nervig natürlich die Tour da hoch, Dienstags oder Mittwochs, aber ansonsten, ja, cool, auf jeden Fall. Ist trotzdem die beste, also ist eine der besten Auswärtsfahrten, die man sich irgendwie wünschen kann. Auf jeden Fall. Ich meinte nur, weil ich sag mal, das Urlaubskontingent und Co. ist ja doch mittlerweile etwas ausgeschöpft. Dann unter der Woche jetzt auch noch so ein Kracher, den man sich auch nicht entgehen lassen will. Es ist natürlich von der Fahrstrecke her jetzt auch nicht unbedingt um die Ecke dementsprechend, aber cool, auf jeden Fall geiles Los, muss man wirklich sagen. Ich warne auf jeden Fall euch davor, falls der ein oder andere Auswärtsfahrer zuhört, gebt nicht zu viel Geld auf der Reeperbahn auf und werdet nicht ausgenommen. Es geht leider sehr schnell, ja. Es geht schneller, als man denkt, liebe Leute. Also diese Auswärtsfahrt bietet allerhand, aber es ist halt ein interessanter, aber auch gleichzeitig machbarer Gegner, muss man festhalten. Denn genau. Momentan habe ich das Gefühl, dass sie ja anfälliger sind, als ich fast noch in der letzten Saison gedacht hätte. Ich bin jetzt nicht so ganz nah dran in der zweiten Liga. Bin froh, dass ich das als Eintracht-Fan auch mal sagen darf, weil oft genug haben wir auf der Rasierklinge rumgejuckelt im Endeffekt. Ja. Aber ich habe das Gefühl, dass es momentan bei St. Pauli nicht alles so gut ineinander greift. Lukai hat Vorletzter, glaube ich, ne? Ja, hat früh gewarnt, dass es dieses Mal nicht so gut laufen könne. Ich weiß auch nicht, ob er damit so richtig gelegen hat, genau sowas denn überhaupt anzusprechen. Ja, er hat den Finger in die Wunde gelegt, wo vielleicht noch gar keine Wunde war. Jetzt hat er sie größer gemacht. Das ist jetzt nur meine Einschätzung. Aber ich glaube, es ist sportlich machbar, ansonsten auch sehr interessant. Ja. Schauen wir mal. Wir werden das Ganze nochmal näher beleuchten, umso näher dann die Paarung oder beziehungsweise der Spieltag tatsächlich rückt. Bis dahin kann man dann auch nochmal mehr sagen, zum einen über die Stärke des eigenen Kaders, aber auch über die Stärke des Gegnerkaders, so rum. Von daher jetzt einfach nur der Vollständigkeit halber hier an dieser Stelle erwähnt. Wir dürfen dann in der Bundesliga am kommenden Wochenende wieder ran, wieder an einem Sonntag, was einfach eben an dieser Situation mit dem, sag schon, mit diesem Euroleague-Spiel zusammenhängt. Ich werde gerade eben etwas abgelenkt, weil der liebe Dennis nicht nur Öko-Tipps auf Lager hat, sondern gleichzeitig auch noch unser Sendungsdokument hier von meinen Fehlern befreit. Wir spielen am Sonntag gegen Leipzig. Um 15:30 Uhr diesmal allerdings auswärts. Leipzig hat am vergangenen Wochenende den Bundesliga-Aufsteiger Union Berlin im eigenen Stadion so ein bisschen mit 4-0 vom Platz gewischt, würde ich jetzt mal sagen. Ja, ist jetzt. Ja, starke erste Halbzeit, ja, 3-0. Auch kein Lieblingsgegner von uns. Vielleicht aber auch ganz gut, wenn du es am Anfang der Saison halt einfach hinter dir hast und dann danach für die Hinrunde 15 Spieltage hast, wo du dich mit der Mannschaft nicht mehr so wirklich beschäftigen musst, vielleicht. Ja, nein, vielleicht? Was dran? Ja, hast schon recht, auf jeden Fall. Also ich muss wirklich sagen, Leipzig und auch andere Gegner, die wahrscheinlich am Ende der Saison leider wieder relativ weit vorne stehen werden. Habe ich lieber jetzt. Wir sind auch ja gut im Soll. Und warum sollten wir hier nicht auch eine gute Leistung bringen? Vielleicht dann auch schon wieder mit einer Verstärkung vorne im Sturm. Also ich denke, dass da schon was drin ist. Das Spiel gegen Berlin darf man jetzt nicht überbewerten. Ja. Das ist natürlich eine schwierige Situation auch für Berlin gewesen, wirklich ein nerviges Los dann gleich in der ersten Spieltag. Für uns, denke ich, ist es schon machbar, da mitzugehen, ob wir natürlich auswärts viel dann wirklich an Punkt mitnehmen, muss man schauen. Es ist sehr gut gesagt, das ist halt leider der richtig größte Wichser im Raum gerade. Ne? Das ist gar nicht böse gemeint, aber die sind halt echt eine Mannschaft, mit der ich ungut klarkomme. Und das hängt halt auch damit zusammen, dass die echt gefährlich sind. Also Leipzig kann hier ja, kann hier der dunkle Ritter sein, während wir uns die ganze Zeit über Dortmund oder Bayern unterhalten, wer die deutsche Meisterschaft unter sich ausmacht, kann das echt sein, dass Leipzig da reinrückt und allen die Show stiehlt. Und da habe ich echt ein bisschen Angst. Die haben natürlich, ja, Union musste aber auch erstmal schlagen. Die kommen mit viel Rückenwind jetzt aus der zweiten Liga, haben Bock, haben ein erstes Heimspiel in der Bundesliga zum allerersten Mal. Das ist natürlich eine richtig geile Aktion und Leipzig macht sich da halt überhaupt keine Gedanken und haut die einfach mal 4-0 weg. Das ist natürlich krass. Also das muss ich echt sagen. Und Leipzig hat halt einen Mörderkader. Ich weiß nicht, ob wir den Paroli bieten können, aber ich glaube, dass wir alles zumindest daran setzen können. Und ich glaube schon, dass die Eintracht, wenn die geil genug drauf ist, die auf jeden Fall ärgern kann. Definitiv. So, wir müssen halt vielleicht sogar ähnlich destruktiv spielen, wie wir das jetzt im Heimspiel gemacht haben. Nicht mit irgendwie schönen Spielen Fußball. Vielleicht müssen wir sehen, dass wir wieder einen Rebic haben, der auf den Seiten dann vielleicht agiert, dass wir wieder Kostic haben, der am besten Sprint von Usain Bolt nachholt und irgendwie da unseren Fokus drauf setzt und auf der anderen Seite halt die auch wirklich ja entnerven. Das wird genauso das sein, was uns vielleicht eher auszeichnen kann, weil spielerisch ist es eine kranke Mannschaft mit einem, ja, nicht meinem liebsten Trainer. Ja, also ich glaube so die Taktik, wie wir sie gegen Hoffenheim gesehen haben, ist ja auch irgendwie, jetzt fällt mir jetzt im Nachhinein oder jetzt gerade beim Reden auf, das ist jetzt so Nagelsmann alt, Nagelsmann neu, quasi so aufeinanderfolgend. Boah, da schüttelt es mich gerade. aber wahrscheinlich so diese Taktik, wie wir sie gegen Hoffenheim da jetzt auch gemacht haben, mit ja, lass den anderen mal so ein bisschen den Ball und dann auf die Konter hoffen, weil ich glaube durchaus, dass Leipzig da auch die ein oder andere Lücke anbietet, weil die ja auch gerne eher offensiv spielen. Ja. Wobei man natürlich die Abwehr bei denen jetzt auch nicht ganz außen vor lassen kann. Da sind auch schon ein paar ganz gute Brocken in der Abwehr da unterwegs. Und sie haben sich ja da auch an der einen oder anderen Position nochmal auch verstärkt. Also von daher ist es vielleicht jetzt auch, ja, könnte spannend werden da an dieser Stelle. Ja. Jeden Fall. Ich glaube, ja, über die Konter und vor allen Dingen vielleicht über Standards. Wir haben ja jetzt gesehen, Kamada ist durchaus auch ein Kandidat für Ecken. Kostic ist auch immer ein ganz guter Kandidat für Freistöße. Wenn du da vielleicht den einen oder anderen Freistoß, Ecke, also irgendwas so in Richtung Standard rausholen kannst, könnte dir jetzt auch nochmal irgendwie als Eintracht da helfen. Und wir haben ja auch den ein oder anderen Spieler, der dann auch gerne mal in so einen Zweikampf geht und da auch so ein bisschen provozierender Art und Weise agieren kann, sodass auch die Chance, da die ein oder andere Standardsituation vielleicht rauszuholen, gar nicht so unbegründet ist. Ja, Hot Take, wir müssen unsere Chancen einfach auch besser nutzen. Ja, also ist halt das auf so, jeden Fall, Marvin, ja. Es ist, ja, ich meine, du wirst maximal die Hälfte der Chancen wahrscheinlich bekommen, wenn ja, du, wenn, wenn viel ist. Und wir sahen ja jetzt auch in Leipzig bislang nicht so wirklich gut aus. Also da ist was wenig möglich, aber wenn, dann musst du die Chancen halt auch nutzen und dann kannst du die wirklich auch irgendwie nerven. Es ist für uns aber jetzt kein Spiel, was du gewinnen musst. Das ist jetzt auch mal positiv. Wir haben das erste ganz, ganz wichtige Spiel gegen Hoffenheim gewonnen, die im Laufe der Saison hundertprozentig noch stärker werden. Und jetzt können wir uns zurücklehnen und können erstmal, wichtig ist, dass wir gegen Straßburg auch gut performen. Und dann können wir gegen Leipzig mal sehen, wie der Hase hier so läuft. Wir können die so ein bisschen anrennen lassen, können von uns ja auch sehen, dass wir vielleicht den Gegner entscheidend nerven. Ey, und wenn der Game Changer vielleicht mit Bastos auch da ist, wenn er es nicht rechtzeitig zu Straßburg schafft, dann ist es auch mal eine andere Kante wie einen juckeligen Timo Werner, der dann sich fallen lässt, wo es nur geht, oder halt auch ein Yusuf Paulsen, der zwar umtriebig ist, aber auch ein anderer Spielstürmer ist, kann ich mir schon ein bisschen was vorstellen. Ja, ich glaube, es ist halt wirklich, sorry. Nee, erst du, Renaud? Okay. Ja, mach du. Also im Endeffekt für mich ist eigentlich in dem Spiel wieder, und da bin ich auch deshalb, René, du hast es vorhin auch schon angesprochen gehabt, Defensive ist doch eigentlich hier Trumpf. Du musst hier gucken, dass du im Endeffekt wieder stabil stehst, dass du im Endeffekt Trapp einen guten Tag hat, weil da wird einiges aufs Tor kommen. Da können wir uns im Endeffekt ja mit Sabitzer, den sie ja auch in ihren Reihen haben, ihr habt schon gesagt, gerade mit Paulsen und Werner sind natürlich da wirklich Spieler da, die eine ordentliche Qualität haben. Jetzt kommen wir aber doch mal zu dem Punkt, man muss schauen, ein Spielertyp, gerade auch, vielleicht kommt ein Rode wieder mal von Anfang an ins Spiel, der dann auch den Leuten richtig auf die Nerven geht, auf den Füßen steht. Und dann kommt auch ein Hoffenheim, sag ich schon, Leipzig ist, finde ich, noch nicht so im Rollen, dass diese Automatismen so weit schon ausgeprägt sind, dass die jetzt im Endeffekt System 1 funktioniert nicht, machen wir System 2, 3, 4. Wir können jetzt daraus lernen, schauen, was haben die letzten Spiele eigentlich gespielt, das analysieren, im Endeffekt das System unterbinden. Und ich glaube nicht, dass Hoffenheim, sage ich als, weil dieser dämliche Nagelsmann, der geht mir so auf die Nerven auch, Leipzig noch nicht so weit ist, dass sie ohne Probleme ihr System switchen können. Und dementsprechend, da sehe ich unsere Chancen. Und wenn du dann noch so eine, ja, für Leipzig auch nicht einzuschätzende Variante hast und da, um nochmal auf Marvins Stürmer, Bas Dost oder sonstiges da vorne oder irgendein Clou, den du dir jetzt noch einfallen lässt, den du vorne reinstellst und spielen lässt. Jovelic, weiß man ja auch nicht, ob er jetzt vielleicht dann nochmal in so einem Spiel kommt, ob der so gut für die Gegner einzuschätzen ist. Und dann hast du eigentlich doch auf deiner Seite sehr viel mehr Variablen, die im Endeffekt vielleicht auch für Leipzig schwierig einzuschätzen sind, wenn wir gut stehen. Da kann schon was gehen. Also ich denke, dass da ist schon was drin. Aber wie gesagt, schauen wir mal. Sorry, René, jetzt du, sorry. Ich finde, du hast ja einen wichtigen Punkt angesprochen. Das könnte nochmal so ein wirklich ein Punkt für uns sein. Nagelsmann ist da auch neu. Der hat sich da vielleicht jetzt auch noch nicht so etabliert. Ich weiß nicht, wie das in dem Mannschaftsgefüge ist, wie viele Fürsprecher er tatsächlich für sich und seine Art da irgendwie hat und ob die dieses System Nagelsmann da jetzt schon so verinnerlicht haben, dass wenn wir sie da aus dem Konzept bringen, dass da so ein bisschen ein Stolperstein sein könnte. Und jetzt habe ich so ein bisschen vergessen, was ich gerade eben sagen wollte. Ach so, ja, genau. So ein bisschen, und damit wollte ich so überleiten zu dem Thema mit der Aufstellung, weil wir da ja so den ein oder anderen Spielernamen schon genannt haben. Für mich ist es auch so ein bisschen abhängig davon, tatsächlich, wie dieses Donnerstagsspiel ausgeht. Ja. Weil Punkt. Ganz ehrlich, Leipzig dazwischen am zweiten Spieltag, wo du per Definition jetzt sowieso nicht dir die größten Chancen ausrechnest, würde ich als Adi Hütter, je nachdem wie das Hinspiel gegen Straßburg läuft, nicht volles Risiko gehen, sondern auch lieber die ein oder andere Personalie da erstmal rausnehmen, um sie vielleicht für das Rückspiel zu schonen. Und dann vielleicht, ich will jetzt nicht abschenken sagen, aber jetzt nicht irgendwie Vollgas mit 6 Zylindern fahren, sondern eher so, ja, 2. Gang, 3 Zylinder und hoffen, dass es hinten irgendwie nicht total kracht. Ja, also weiß ich nicht, ob das so, wie er da denkt, aber das wäre für mich auch nochmal so ein sehr ausschlaggebender Punkt. Wie ist das Hinspiel in der Playoff-Runde der Euroleague? Das wäre für mich jetzt erstmal der größere Bocken als jetzt Leipzig am zweiten Spieltag. Ja, es ist halt immer dieses Schwierige, wo setzt du deinen Fokus? Wir haben ja immer eigentlich immer gesagt, Fokus Bundesliga, komme was wolle. Da versuchen auch gerade am Anfang, was wir auch eben gerade angesprochen haben, wo der Verein vielleicht noch nicht so ganz im Rollen ist, Leipzig, wo du noch eine Chance hast, auch wenn du in Bestbesetzung und 110% gibst, da wirklich 3 Punkte oder zumindest was mitzunehmen generell, ist natürlich dann wieder sowas, was sau wehtun würde. Auf der anderen Seite müssen wir abwarten, was am Donnerstag ist, wenn du da natürlich komfortabel gespielt hast, noch besser. Dann kannst du nochmal sagen, komm, jetzt gibt nochmal und dafür rotieren wir dann im nächsten Heimspiel ein bisschen. Es ist wirklich super abhängig von dem Donnerstagsspiel. Es ist für mich halt genauso ein strategisches Element, wie wir eingangs gesagt haben, dass die Situation, dass wir diesen Videoschiedsrichter haben, ja auch mittlerweile so ein strategisches Element ist. Und du musst halt einfach gucken, wie du deine Gegner oder wie du deine Spielfiguren da in diesem Spiel aufstellst, um da halt irgendwie das Maximum rauszuholen. Auf jeden Fall, Martin, wie siehst du das denn? Der Videoschiedsrichter als strategisches Element, finde ich eine geile Überschrift. Könnte man auch als Sendungstitel nehmen. Ich kann es ja nochmal im Hinterkopf behalten. Ja, also was soll ich sagen? Ich bin sprachlos, ehrlich gesagt, aufgrund dieser Wortfindung. Ich schließe mich euch an, weil ich habe dazu keine Meinung. Also ich schließe mich an, ihr habt alles Gutes gesagt. Sehr gut. Wir werden gelobt, das ist schön. Dann lasst uns überleiten zur Aufstellung. Ich schreibe jetzt mal Trapp fürs Tor hin, weil ich glaube, da wird wenig Diskussion stattfinden, auch wenn Renault noch im Kader ist, aber ich glaube, so wirklich viel Spielzeit wird er da momentan nicht bekommen, aber spannend wird es dann zum Beispiel gegen Leipzig schon davor. Also Abwehrreihen. Warte mal, aber jetzt haben wir haben gar nicht die Aufstellung für Straßburg gemacht, oder? Das ist richtig, das ist mir in dem Moment auch eingefallen, die können wir dann gerne danach noch machen. Jetzt haben wir erstmal Leipzig zu Ende. So. Gut. Boah, schwierig, schwierig. Also im Endeffekt können wir doch fast alle Punkte genauso abhandeln, wie sie zuletzt gemacht wurden. Also, dass die Eintracht, ja, keine Ahnung, ich würde nicht komplett sagen, dass die Eintracht sich großartig anders ausstellt wie zum letzten Duell, was ja funktioniert hat gegen Hoffenheim. Für mich stellt sich halt die Frage im Sturm. Da könnte eventuell der neue Stürmer reinkommen, wie Bastost. Ansonsten würde ich eigentlich fast nur die Position im defensiven Mittelfeld wieder zur Frage stellen, oder? Ja, das heißt, du unbedingt. Hast in der Abwehr hast du wieder Hinti, Hasebe, Abraham. Genau. So, dann hast du Hinteregger, muss man auch mal sagen, mit einer bärenstarken Partie, nicht nur weil er das Tor gemacht hat, sondern weil er auch im richtigen Moment gestern wieder abgeräumt hat, wie boy oh boy, das war ziemlich Jesus. Ja, also ich glaube hier Freund Skoff, der war vorher auch so ein bisschen Hinti was und jetzt wird er sich auch zweimal da irgendwie umgucken, also der wirkte auch schon sehr genervt, also und diese Story mit dem Krampf und wie sich das anfühlt, die habt ihr ja bei Fußball 2000 schon runtergerissen, das ist natürlich nochmal so eine Kirsche auf diesem Sahnehäubchen da oben. Auf jeden Fall. Das muss man sagen. Das ist ein richtig geiler Typ. Aber ich mag das auch. Er zeigt wieder, warum er unser geiler Typ ist, muss man auch echt mal sagen. Und er hat es bewiesen, weil zuletzt gab es ja so ein bisschen hier und da ein bisschen, was ist denn mit dem Hinteregger? Der wird mir zu viel gehypt. Diesmal hat er es mit Leistung gezeigt. Ich denke, jetzt ist der Käse gegessen. Jeder weiß, dass wir hier einen Innenverteidiger bzw. einen Verteidiger oberster Güte bekommen haben, der unsere Saison noch weiterhelfen wird. Und Grüße nach Augsburg, da sah es ja in der Innenverteidigung nicht ganz so gut aus. Ja, ja, ist richtig. So, Mittelfeld, Kostic links und Da Costa rechts oder da dann doch schon Durm? Nee, doch, ich würde mit Da Costa spielen. So, aber ich bin bei Marvin auch für die Sechserposition, da müsste meiner Meinung nach nochmal drüber nachgedacht werden, weil du natürlich einen Rode auf der Bank hast, einen Toro auf der Bank hast. Das ist für mich auf jeden Fall auch nochmal eine Option, da zumindest einen der zwei, Kor oder Fernandes, zu wechseln. Denn so, also Fernandes, was da wieder nervig war, wann hat er denn die gelbe Karte bekommen? Das war auch wieder so eine Situation. Nee, das war 60. Minute. Ja, es waren Situationen. Ich glaube, das ist ein Spieler, der mir zwar generell ganz gut gefällt, aber über kurz oder lang denke ich schon, dass ein Rode oder ein Toro auf der Position ein bisschen stärker einzuschätzen ist. Oder wie seht ihr das? Ja, also mein Take oder mein Punkt wäre jetzt in der Tat, ich würde sagen, im Spiel gegen Leipzig sehen wir da einen Toro und einen Fernandes. Mhm. Ja, würde ich mitgehen. Toro würde ich noch nicht setzen. Ich habe das Gefühl, dass der aus irgendeinem Grund gar nicht so weit ist, wie ich es gedacht hätte. Ich gehe fast eher mit Fernandes und Rode. Und ich würde sagen, dass Rode gegen Leipzig auch echt ein sehr, sehr guter Spieler sein könnte, der nämlich nicht nur halt derjenige ist, der irgendwie grob schlechtig hier unterwegs ist, sondern durchaus auch so ein bisschen spielerisches Element mit reinbringen kann. Ich glaube, das kann hier eine spielerische Verbesserung werden. Deswegen hast du mit Fernandes jemand, der sehr strategisch unterwegs ist und mit Rode jemand, der so ein bisschen das spielerische Element mit reinsetzt, wo ich auch sagen muss, warum ich auch hinten nichts verändere, ist, dass mir sehr gut gefallen hat, wie sehr Abraham im letzten Spiel die Dinge dirigiert hat, wie er auch mit den Spielern und auch mit dem Trainer in kurzen Pausen gesprochen hat, versucht das Ganze umzuleiten, das dann auch teilweise weitergegeben hat an Fernandes, der ebenfalls sehr viel mit seinen Mitspielern spricht. Ich glaube, das sind so Softfacts, die wir manchmal nicht sehen, weil wir ja oftmals einfach darauf gucken, wie spielen die Spieler, wie verteidigen sie, wie sind die Pässe und so weiter und so fort. Aber das sind so die kleinen Dinge, die, glaube ich, ein Spieler sehr, sehr wichtig innerhalb eines Teams machen. Und da muss man sagen, ja, wir denken dann immer, Fernandes, naja gut, die Zeit ist langsam gekommen, wir haben andere gute oder Abraham genauso. Tatsächlich, ja. Wie ich ja letzte Woche selber gesagt habe, ich bin ja auch selber jemand, der sagt, den Dika wäre eigentlich der Perspektivspieler, den ich dauerhaft spielen lassen will. Ja. Auf der anderen Seite muss ich aber sagen, natürlich kann ein Dika nicht diese Position übernehmen, die Abraham auch als Kommunikator einfach hat. Und da muss ich sagen, ist es vielleicht gegen so Spiele wie Leipzig extrem wichtig, dass die dann noch auf dem Platz sind. Okay, also haben wir Kostic, Da Costa außen, Rode, Fernandes auf der 6 und dann die spannende Frage, ein Stürmer oder zwei Stürmer und wer spielt ganz vorne und wer spielt hinter den Spitzen? Also mir hat eigentlich Kamada sehr gut gefallen. Den würde ich gerne im Kader lassen. Jetzt sind wir natürlich bei der Problematik. In Rebic sowieso, also wenn er fit ist und so weiter, finde ich es auch. Jetzt ist natürlich mit Gasinovic die Frage, wenn er durch einen neuen Mr. X ersetzt werden kann, würde ich mit zwei Stürmern spielen und Rebic sozusagen so ein bisschen hängend, dass er auch mal über die Außen gehen kann. Kamada dann an der Position wäre dann so ein bisschen Zehner. Ja, also ich würde es genau so machen, dass ich Kamada spielen lasse. Rebic übernimmt die Gacinovic-Position und die frei werdende Rebic-Position wird dann dementsprechend zu dem neuen Stürmer, bei dem ich immer noch denke, dass Bastos bis Sonntag wird, übernehmen. Sofern das nicht der Fall ist, würde ich Rebic wieder nach vorne hinstellen. Gacinovic trotzdem aufgrund der Tatsache, nee, ich würde nicht nach vorne stellen Rebic, sondern ich würde Rebic dann auf die Gacinovic-Position stellen und würde stattdessen Paciencia spielen lassen, dem ich eine Chance gebe, gegen Leipzig zumindest in der körperlichen Robustheit zu zeigen, welche Qualitäten er hat. Ja? Weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass es gegen Leipzig wichtig wird, körperlich präsent zu sein. Und da muss er halt dann noch mehr machen. Also ich meine, das kann ja auch eine riesen Chance für Paciencia sein, wenn wir bis dahin noch keine neuen Stürmer haben. Halt einfach bisschen mehr Wut zu zeigen. Das fehlt mir bei ihm. Weißt du, der sieht so aus wie so ein lieber Teddybär jetzt direkt aus dem portugiesischen Freischwimmbad gekommen. Der könnte auch bei der Neuauflage von Baywatch mitspielen. So sieht er aus. Der wird sich super mit David Hasselhoff verstehen. Aber der muss halt mal ein bisschen wütender werden. So, weißt du, so ein bisschen mehr Hass. Und das braucht er gegen Leipzig. Es gibt keinen besseren Gegner als Leipzig, um das mal zu zeigen. Und dann kann da auch noch mehr werden. Ich weiß, dass intern die Hoffnung auf Paciencia ruhen, der jemand wirklich zu werden, der auch mit viel Geld wieder verkauft werden kann, dann muss es aber auch mal geliefert werden. Und ja, dann sind nicht so lila Laune-Veranstaltungen wie gegen Hoffenheim die Ansage, sondern da muss mehr gebissen werden. Und das ist eine Chance für ihn. Deswegen, wenn es so kommt, dass wir noch keinen neuen Stürmer haben, Rebic, Gacinovic-Position, die können ja auch mit, da kann er ja auch mit Kamada ein bisschen verschieben, kann auch tauschen. Und vorne Paciencia, der beißen muss. Das ist mein Ziel. Vielleicht müssen wir uns auch ein bisschen davon verabschieden, dass Paciencia ein Einwechselspieler ist, ne? Dass er einfach die Zeit braucht oder in der Halbzeit schon eingewechselt werden muss. Das gibt's ja. Es gibt ja viele Spieler, die nicht mehr ins Spiel kommen, wenn sie einfach zu spät kommen. Das ist, muss man einfach mal schauen, wie das jetzt bei Paciencia mal ein bisschen beobachten. Aber danke, dass du den Gag warum nicht hast kommt, genau. Was meinst du? Ja, danke, dass du den Gag hast liegen lassen. Grüße. Okay. Marvin, übernimm du das doch für mich. Nein, Quatsch. Das geht dann in den Outtakes, ja? Ja, auf jeden Fall. Okay. Finde ich eine spannende Ausstellung, dann tatsächlich dann mal so zu agieren. Und für mich steht und fällt das Ganze halt wirklich so ein bisschen mit der Frage, haben wir Mr. X oder Mr. Dost da am Sonntag am Start oder nicht? Ist aber natürlich auch die Frage, das stimmt schon, was auch David vorhin noch kurz angedeutet hat, ist das wirklich sinnvoll, dann einen Spieler, der 0 Tage mit der Eintracht trainiert hat oder einen Tag dann im Endeffekt da direkt dann reinzuwerfen? Gegen Leipzig weiß ich auch ja nicht, ob das jetzt unbedingt dann super sinnvoll ist, aber zumindest als Einwechselspieler. Also ich denke, von Beginn an, da müsste er jetzt schon wirklich heute oder morgen so ungefähr kommen, dass da zumindest noch ein bisschen Eingewöhnungszeit ist. Ich glaube, sonst wird es wirklich ein bisschen schwierig, den von Beginn anzustellen. Mhm. Oder? Wie sieht das aus? Weiß ich nicht. Also das wäre für mich halt wirklich dann ausschlaggebend, je nachdem, wie das dann vielleicht in so einem ersten Mannschaftstraining halt auch läuft. Ich meine, wenn du siehst, die Mannschaft funktioniert, die können miteinander, da findet sofort irgendwie, gibt sofort irgendwie Kontakte und das funktioniert irgendwie alles. Und wir würden ja jetzt bei Dost auch, reden wir ja jetzt nicht irgendwie von einem, der noch nie in der Bundesliga gespielt hat, der auch sich noch nie irgendwie mit einem anderen Club beschäftigt hat, sondern der hat ja einfach auch eine gewisse Erfahrung. Also und auch nur im Strafraum eigentlich verwerten soll vorne. Ja, was heißt nur? Ja. Aber es ist halt schon eine wichtige Position. Klar, aber also ich halte es jetzt nicht für komplett ausgeschlossen oder für komplett unmöglich, das zu tun. Nee, klar. Ja? Auf jeden Fall. Stimme ich dazu. Also René, stimme ich dir zu. Ich glaube, das sollte möglich sein. Der kennt die Bundesliga, der weiß, wo das Tor steht, der macht die Tore. Ja, man muss aber natürlich auf der anderen Seite auch bedenken, es ist natürlich auch eine Ansage an deine anderen Spieler, die du für die Position noch im Kader hast, wenn du einen Spieler hast, der jetzt irgendwie am Donnerstag zur Mannschaft kommt, am Sonntag hast du das Spiel in der Liga und du lässt halt dann deine anderen beiden Stürmer, die schon seit Monaten und Wochen da sind, lässt du halt außen vor und setzt den halt direkt den neuen da rein. Das ja, aber musst du natürlich auch kommunikativ begleiten, weil ansonsten hast du dann natürlich dann so die nächsten Nachfragen, die dann da irgendwie kommen. Wer sind da denn die zwei? Paciencia sehe ich, aber wenn du jetzt Jovilić meinst, ich glaube, das ist ja für den, der ist so jung, Das ist, glaube ich, dem ganz gut beizubringen, dass er einfach nicht an der Stelle geht's noch gegen Leipzig. Ne? Ja, an der Stelle wird es dann noch sicherlich eher gehen, aber anstelle von so einer Paciencia würde ich dann schon mal so leicht die Augenbraue heben und mal fragen, warum, Chef? Also ich glaube ganz ehrlich, dass Joveljic verwundert ist, dass er überhaupt schon so viele Spiele gemacht hat. Das könnte natürlich auch sein, ja. Ja, und bei Paciencia ist es halt einfach so, dass er seine Chancen auch bekommt. Die muss er halt nutzen. Wenn das nicht der Fall ist, gibt es Konkurrenz. Wir sind hier bei einem Bundesliga-Verein, der international unterwegs ist. Und das ist eine Konkurrenz, in der er sich stellen wollte. Er hatte letzte Saison wesentlich höhere, kam trotzdem zu gewissen Einsatzzeiten, hat gewisse wichtige Tore gemacht. Ich erinnere hier an das wichtige Tor in Portugal, auswärts. Und er kann das weiter. Er wird hundertprozentig seine Einsatzzeiten bekommen. Er wird hundertprozentig auf über 20 Spiele in der Saison kommen. Aber da muss er halt stechen. Und das ist genau das, was er machen muss. Und wir können nicht deswegen da sagen, ja, tut mir leid, das geht halt nicht. Und das war ihm aber auch bewusst. Ich glaube, das wird kommunikativ abgefangen. Die Stürmersuche ist ja spätestens nach dem Allaire-Abgang vollkommen in Gang gesetzt worden. Und da kann er sich schon denken, na gut, dass er jetzt nicht automatisch die Nummer 1 wird. Ja, also, das ist schon richtig. Aber ich glaube, da ist Hütter gut genug drin. Ja, das denke ich auch. So, dann lass uns mal noch schnell hier die Tipps für Leipzig machen, Herr Dr. Marvin. Oh boy, ich wette niemals gegen die Eintracht, deswegen sage ich, es wird ein enges 1:1. Mhm. Dennis? Ich glaube, es fallen mehr Tore, aber die Punktausbeute ist ähnlich, also ein 2:2. Ja, das wäre in der Tat auch mein Tipp gewesen. Ich sage auch 2:2. Wäre mega, ey. Wäre echt mega, ja. Wäre ein geiler Start in die ganze Saisongeschichte rein. So, und dann müssen wir natürlich jetzt, wie Dennis gerade eben so richtig anmerkte, haben wir noch keine Aufstellung für Straßburg uns hier aufgeschrieben. Deswegen müssen wir das jetzt hier noch nachreichen im Tortrapp, oder? Ja. Und ich glaube auch, Abwehr, so ein bisschen durchrotieren wirst du wahrscheinlich mal müssen. Ich würde tatsächlich da einen Dika als Landsmann des Gegners eine Chance geben und ihn dann, ja, das ist jetzt die spannende Frage. Aber im ersten Spiel weiß ich nicht, auch da auswärts, ich glaube, ich würde tatsächlich so mit der Abwehr spielen, wie wir es haben. Wir müssen dann eher gucken, wie kannst du mal rotieren im Rückspiel dann. Also ich bin gerade so ein bisschen am Überlegen. Also ich habe jetzt zwei Dinge im Kopf. Ich würde Hasebe auf jeden Fall drin lassen, weil ich glaube, dass er einfach wichtig ist da hinten raus. Und entweder Abraham ersetzen durch Endika. Ich könnte mir aber auch durchvorstellen, auf diese Halbrechtsverteidigerposition ein Touré spielen zu lassen. Tja, ich sag dir mal eins, ich würde gar nichts ändern. Ne? Also ich würde maximal im defensiven Mittelfeld eine Änderung vornehmen. Wenn Rode sich fit fühlt, würde ich den schon stellen. Ja. Auch anstatt Chor, das ist also das Ähnliche, was wir eben gesagt haben. Ich würde auch vorne halt maximal Gacinovic rausrotieren lassen, wenn sich da was tut. Da würde ich vielleicht auch Rebic, Paciencia, ich würde jetzt nicht großartig anders aufstellen, als ich eben schon gesagt habe. Ich würde auch ansonsten wirklich wenige Wechsel, weil ich glaube, die Jungs wollen sich auch erstmal einspielen. So, du wirst nämlich früh genug zu irgendwelchen Wechseln kommen. Ich glaube, ja, gut, ich meine, von der, keinen Gefallen. Von der Physis her müssten sie ja jetzt in der Lage sein, auf jeden Fall die nächsten 2-3 Runden hier noch irgendwie durchzulaufen. Das sollte jetzt eigentlich kein Thema sein. Ja, gehe ich auch von aus. Genau. Aber wen würdest du denn dann auf dieser Sechserposition auch mit Rode und Fernandes? Ja, würde ich cool finden. Wenn du nicht dabei einschläfst. Na, ich schlaf gar nicht ein. Nee, ich fände es aber auch mal schön, Toro eigentlich zu sehen. Das ist natürlich die Frage, ob der in so einem Spiel. Es ist die Frage auch, ob tatsächlich es so sich bewahrheitet, was David ja so ein bisschen gesagt hat. Defensiv, wenn dann natürlich ein sehr defensiver Gegner kommt. Denke ich, hätten wir natürlich auch mit einem Toro jemanden, der vielleicht ein bisschen mehr am Ball kann. Oder auch einen Chor, der vielleicht dann auch endlich mal ein bisschen, wo der Knoten platzt, ja auch mal was nach vorne machen kann. Da bin ich jetzt gar nicht so der Fan von Fernandes. Also, ja. Ja, das wäre auch mein Kandidat. Also, ihr meint trotzdem Fernandes raus und dafür entweder Toro oder Rode rein, ja? Ja. Nee, Rode würde für mich daneben spielen und ich würde dann sagen, anstatt Fernandes, also ich würde fast sagen, mehr Toro als Chor. Also ohne jetzt genau detailliert zu wissen, wie fit er da jetzt tatsächlich ist. Wie du schon sagtest, Marvin, es könnte auch durchaus sein, dass er da noch so ein bisschen hinten dran ist. Aber rein von der Spielart, von der Spielintelligenz und da vielleicht einen zu haben, der auch von der Position heraus nochmal irgendwie diese sprichwörtliche Dose so ein bisschen öffnen kann, wäre so ein Mittelfeld aus einem Rode und einem Tocho, würde ich schon irgendwie ganz geil finden. Na, dann machen wir es doch einfach mal so. Können wir mal so festhalten. Sehr gut. Ich meine, was ist das für ein geiles Mittelfeld? Du hast einen Kostic und da Costa auf der Außen, du hast einen Rode und einen Toro in der Mitte, davor lässt du einen Kamada und einen Rebic spielen und ganz vorne irgendwie ein Paciencia oder irgendwas. Also, da kannst du halt schon als Gegner sich mal denken, so okay, und was soll das bitte werden? Also, wird schon geil. Ja, auf jeden Fall. Richtig ja. Bock. Da hätte ich auch definitiv richtig Bock. So, wo ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, natürlich hier an dieser Stelle auch richtig Bock habt, ist zu erfahren, was wir uns denn heute für einen Spieler ausgesucht haben in unserer Kategorie Was macht eigentlich? Du musst erstmal die Zeitleitung einschalten. Was macht eigentlich? Ja, was macht eigentlich? Was macht eigentlich? Was macht eigentlich? Die Anzeige zeigt dir, wohin du fährst, die Anzeige, wo du bist und die hier, wo du warst. Aha. Was macht eigentlich der? Du weißt schon, wen ich meine. Mir fällt einfach gerade sein Name nicht mehr ein. Ich liebe diesen Jingle so abgrundtief. Es ist wunderbar. Sehr, sehr cool. Ich sage nochmal vielen, vielen, vielen, vielen, vielen, vielen Dank. So, und der Spieler dieser Woche kommt von Marvin und ich bin jetzt mal gespannt, wen du da rausgesucht hast. Boy, oh boy, liebe Leute, jetzt wird's merkwürdig. Murat Buonoa, wer kennt ihn noch? Murat? Nee, überhaupt nicht. Der ist im Januar 1999, also Transferperiode, Wintertransferperiode zur Frankfurter Eintracht dazu gestoßen, in einer, boy, oh boy, dunklen Zeit, ja, 99, oh Gott, ich hasse es wirklich, in der Winterpause ist er gekommen, Trainer damals, jemand, bei dem ich Hoffnung hatte, das funktioniert. Ich habe übrigens Murat Buonoa genommen, weil der aus Mühlhausen kommt. Mühlhausen ist in der Nähe von Straßburg. Und da können wir ja wieder ganz okay. Gut den Kreis irgendwie schließen. Aber hat damals ist er gekommen unter dem Trainer Reinhold Fanz. Wisst ihr noch Reinhold Fanz? Ja. Ganz tief in meinem Hirn ist da irgendwas, ja. Es war eine dunkle Zeit, denn Reinhold Fanz ist dann irgendwie gekommen und wir haben gedacht, okay, das wird jetzt ein richtig geiler Typ und ja, man hat so ein bisschen was gehört. das hat nicht so gut funktioniert. Auch installiert wurde beispielsweise Gernot Rohr, damals nicht in seiner normalen Station, als was er relativ häufig ja gemacht hat, dass er irgendwie Trainer war. Nein, der kam zur Frankfurter Eintracht im Winter 1998, ist dort Sportdirektor gewesen. Eigentlich eine smarte Angelegenheit. Man hat damals gedacht, okay, naja, wir brauchen ein bisschen Kontinuität nach den letzten Umwerfungen. Man hatte ihn dann geholt von Girondin de Bordeaux, der längere Zeit wirklich auch erfolgreich war dort. Und das hat dann aber bei der Eintracht gar nicht funktioniert, ist er wieder zurück nach Frankreich und dort erfolgreicher Trainer gewesen, dann auch jetzt, glaube ich, immer noch ein Nationaltrainer von Nigeria, also gar nicht so schlecht, aber um wieder zu dem Spieler Murat Buonoa zurückzukommen, der hat unter Reinhold Fanz noch ein paar Spiele gemacht, der hatte auch eine sehr, sehr merkwürdige Karriere vorher, ist irgendwie eigentlich ein Franzose, ist aber früh erstmal nach Basel und dann irgendwie nach Celle gekommen, also nach Niedersachsen, wie man freiwillig von Basel nach Niedersachsen geht. Keine Ahnung, können die User ganz gerne beantworten. Schreibt in die Kommentare, wir haben hier auch für YouTube. ist dann, wie gesagt, bei den Stuttgarter Kickers gewesen, dann zur Frankfurter Eintracht, hat aber wirklich nicht viele Spiele gemacht. Also Sieben Stück, ja. Ja, genau. Also unter Fans waren das halt noch ein paar. Da hat es noch ganz gut funktioniert, aber kaum kam der neue Trainer, auch nicht so wirklich. Danach kam Jörg Berger, da hat er kaum noch Spiele gemacht und dann ist er halt gegangen zur Hannover 96 und dann begann eigentlich ein weiterer kurioser Weg von Murat Buonoa, denn er ist weiter durch die Fußball-Walachei getingelt von Hannover 96. Erstmal arbeitslos gewesen. Dann zum St. Pauli. St. Pauli eigentlich relativ viel Erfolg gehabt, also hat auch regelmäßig Spieler sogar ein paar Tore gemacht und dann ging es durch den Brinkumer SV, Oberneuland, Goslar SC Ramlingen, Walsrode, meine Güte, könnte man wirklich nicht erzählen, dass Walsrode ein Topverein ist. Aber ich meine, da war er natürlich auch schon älter. Und so wie ich das sehe, spielt er heute, hat er bis 2014 noch gespielt und jetzt ist er Trainer mit 47 beim Kreisligisten Wisselhöfe. Ja, ja, nicht ganz. Er ist, wenn ich das so richtig lese, ist er mit 47 Jahren aktuell Spielertrainer bei dem Spielertrainer. VfL Wisselhöfe. Genau, und das reicht ja im Endeffekt immer noch für so verrückt. Mit 47, also muss man sagen, Respekt, also Fisselhöfe, da hat sich da auf jeden Fall jemanden geholt, ist jetzt mit seinem Bruder zusammen, der nur Trainer ist, also mit 47 immer noch aktiv gegen Ball treten, reicht anscheinend in der Kreisliga, der hat ein gewisses Talent gehabt, es hat leider nicht für die Bundesliga dauerhaft gereicht, aber immerhin hat er ein Länderspiel in Marokko gemacht. Der ehemalige deutsch-französische Fußballer oder ist ja noch Fußballer. Es ist eine ganz kuriose Geschichte. Ich kann mich an den Namen noch ganz genau erinnern, weil wesentlich mehr Hoffnungen damit verbunden waren, als es im Endeffekt, ja, als er im Endeffekt bei rumkam. Aber wie gesagt, die Reinhold-Pfanz-Zeit habe ich sowieso echt eine schlechte Erinnerung. Es war echt ein Scheiß-Trainer-Flop, was der mir auf den Sack ging. Und dann ist er dann irgendwann, hat er dann Kuba gecoacht. Ich weiß nicht, ob ihr das noch wisst. Da war Reinhold-Pfanz dann irgendwann Kuba-Coach, aber das hat er alles in Bonn gemacht. Und dann, also was da alles gelaufen ist, da kann der Trainer Bade, wenn er jetzt hier zuhört, hat bestimmt die eine oder andere Anekdote auf Lager, die er uns irgendwie erzählen kann. Aber wie gesagt, Murat Bonor, er war bei der Frankfurter Eintracht, leider muss man aber auch sagen, in einer Zeit, ja, die nicht richtig golden war. War jetzt nicht so die geilste Zeit ever, ja. Nur ganz kurz, da Bonor, er war in der Zeit da, als Scholt Petri auch bei der Eintracht war, der dann immerhin erfolgreicher Torwarttrainer war bei Hoffenheim, aber und das war nicht der schlimmste Transfer. Also insofern, Murat Bonor, er ist auf jeden Fall jemand, der ein Kuriosum der Eintracht darstellt. Ja. Aber er hat schöne Haare gehabt. Zwischenzeitlich die Haare blond gefärbt, ist er besonders stylisch. Immerhin. Großartig. Ja, sehr damals schön. Übrigens, als er zu St. Pauli gewechselt hat, Pauli noch in der Regionalliga Nord. Also das war vielleicht der Grund, warum er da so erfolgreich war. Könnte sein, ja. Ist dann halt auch krass, ne? Aber klar, wenn du dann irgendwie ein paar Jahre erstmal nicht spielst, ne? Und dann irgendwie, oder kein Jahre, aber trotzdem eine gewisse Zeit nicht spielst, bist du auch froh, dass du überhaupt irgendwo hingehst, ne? So ist es nämlich, ja. Aber lustig, genauso, also in den ähnlichen Zeiten, der er kam, ist auch eine Legende gekommen. Jan Arge Fjørtoft ist in dieser Saison auch zur Frankfurter Eintracht zugestoßen. Und das war dann eine durchaus erfolgreiche Geschichte. Aber andere erfolglose Leute, die auch gewechselt sind, über die werden wir vielleicht in den nächsten Folgen noch sprechen. Bestimmt. Da wird schön rausgesucht. Der ein oder andere wird uns da sicherlich noch einfallen. Ich habe da noch den ein oder anderen Namen auch im Hinterkopf. Alter, wie viele Namen ich jetzt schon wieder gesehen habe. Also es ist Fass ohne Boden. Das ist, die Transfer- oder die Historie von ehemaligen Eintracht-Spielern ist ein Fass ohne Boden. Sehr schön. Dann vielen Dank, lieber Marvin, dass du uns einen wunderbaren Spieler rausgesucht hast. Wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, da euch nochmal durchklicken wollt, ich hau euch mal den Transfermarkt-Link mit der ganzen Historie in die berühmt-berüchtigten Shownotes. Und dann müssen wir natürlich jetzt auch nochmal generell in unserer zweiten Kategorie jetzt nicht auf einzelne Spieler, sondern auf das gesamtspielerische Kunstwerk der Eintracht von vor 20 Jahren richten. Alexander Schur. Jetzt ist Schluss! Eintracht Frankfurt ist in der Fußball-Bundesliga! Ja, ist es denn zu glauben? Frankfurt verspielt den Aufstieg im eigenen Stadion. Willkommen im Irrenhaus! Und wir gucken heute auf den ersten Spieltag der Bundesliga-Saison 1999-2000. Damals eine wunderbare Bundesliga-Konstellation ohne Hoffenheim, unter anderem. Wir bekommen es heute auch ab. Damals, wie auch heute, haben die Bayern am ersten Spieltag nur unentschieden gespielt. Damals ein 2:2 gegen den Hamburger Sportverein. Und wir konnten auch damals schon unser erstes Spiel in der damals noch auch sehr jungen Saison erfolgreich über die Bühne bringen. Und zwar ein 3-0. Und wisst ihr noch, wer der Gegner war? No clue. Die Spielvereinigung Unterhaching. Oh, geil. Was eine Mannschaft. Drei Tore in der 38. Minute. Rolf Christel Gumjon. in der 48. Minute Jan Agerfjørtoft und in der 88. Minute Salou. Vor 40.000 Zuschauern auch damals schon ein Heimspiel. Bashiru Salou, pup, pup. Genau, geil. Unsere komplette Aufstellung war Nikolov im Tor, davor Bindewald, Kracht, Zampach, Gebhardt, Held, Jansen, Weber, Fjørtoft, Gumyon und Salou. Nicht so schlecht. Halt schon irgendwie geil, wenn du das alles nochmal so liest. Ja, Gumyon war echt so ein Spieler, fand ich echt, echt gut, muss ich sagen. Also es war irgendwie, weiß nicht, ein bisschen, ich hatte so gedacht, Okocha 2.0, das hat nicht so ja. gut funktioniert, aber er hat trotzdem Ansätze gehabt. Es war schon interessant. Aber überhaupt jetzt erstmal gut in die Saison gestartet, würde ich meinen, oder? Ja, definitiv. Also da kannst du, glaube ich, echt nichts dagegen sagen, wenn du dir das so alles anguckst. Ja. Mhm. Ein solides 3-0 gegen Unterhaching. Gut, waren jetzt auch damals nicht unbedingt so der Meisterschaftskandidat. War das denn erste Bundesliga-Saison? Das versuche ich in der Tat gerade rauszukriegen, weil in meinem Kopf da auch so ein bisschen die Frage gerade auftauchte, ob das so ist. Das ist aber auch, ich finde, also echt keine schlechte Aufstellung, ne? Astrale Weber am Start, Bindewald, die Taktik Gott, die ich jetzt festgestellt habe, macht ja jetzt auch anscheinend Taktik-Video. Wettbewerbe, ja, Thomas ja. Zampach kennt sich anscheinend sehr gut aus. Ja, und Bashiru Salou, er hat wenigstens mal getroffen. Ja. Also es war in der Tat die erste Bundesliga-Saison, die waren davor in der zweiten Liga, ja, ist korrekt. Ah, okay, alles klar. Wow. Das ist schon geil. Also irgendwie, ja, ich weiß nicht, Unterhaching, wie habt ihr die damals gesehen, ne? Da dürfte auch schon Trainer Lorenz Günther Köstner gewesen sein, gehe ich mal von aus, ne? Ja, hatten die jemals einen anderen Trainer? Nee, ich glaube, der ist, macht das immer noch. macht das immer noch, genau. Ja, ja, irgendwie eine interessante Kiste irgendwie. Ich muss sagen, ich fand Unterhaching irgendwie merkwürdig, aber die haben mich jetzt nicht so genervt wie andere Vereine so. Ja. Ja, also das muss ich schon sagen, war irgendwie eine andere Nummer. Aber cool, also ich bin mal gespannt, wie es noch weitergeht. War aber doch auch ein guter Punktelieferant. Das ist ja immer schön. Genau, das war ja das Gute, ja. Ich meine natürlich irgendwie so komische, was haben sie, so ein Bob in dem Logo gehabt, könnte man auch immer meinen, wir spielen Fußball und kein Bob, was ist los mit euch? Aber immerhin hatten sie den Ball dann auch links hinten reingeklemmt. Ja gut, solange sie die Dinger dann auch links hinten gefangen haben, war das für mich in Ordnung. Ja. Da war es okay, ja. Ich war nie im Stadion. Wart ihr denn mal im Stadion in Unterhaching? Gegen? Ich überlege gerade, gegen Unterhaching? Also in Unterhaching. Also in Haching meinst du, ja. In Unterhaching. Nee, in Unterhaching war ich tatsächlich nie. Die haben ja jetzt mittlerweile wieder ein relativ spannendes Konzept. Wenn ich das so mitverfolgt habe, ist es ja so, dass es ist nicht ein Aktienverein sogar jetzt gerade wieder. Also so ein, ich glaube, dass die mittlerweile an der Börse sind. Ich weiß nicht, ob es an der Börse, aber die haben jetzt zumindest ein anderes Konzept. Und da hat es der Manni Schwabel, der eine oder andere mag ihn kennen, hat das Konzept jetzt so zum Laufen gebracht, dass jetzt auch die Fans wieder mehr als Investoren tätig werden können. Und das scheint jetzt einigermaßen gut zu funktionieren. Ich meine in der Tat da auch. Ja, die Provinz geht an die Börse. Ja, ich meine, das war doch jetzt gelesen mit, zu haben, mit dass Dortmund. Das jetzt, ja, vor kurzem Club. Irgendwie war das der, dass sie als Drittligist der zweite deutsche Fußballclub sind, der jetzt tatsächlich an die Börse geht. Und da war irgendwas mit Fanbeteiligungsgedöns, meine ich da auch gelesen zu haben. Ja. Siehst du mal, ich habe hier einen Zeitartikel, den packe ich mal in die Shownotes, könnt ihr mal durchlesen. Ich habe selber erst entdeckt, das sind so rudimentäres Wissen, was sich dann irgendwie hervorkam, ohne es genau zu wissen. Aber für alle Leute, die es interessiert, packen wir das in die Shownotes, dann könnt ihr mal reinlesen. Das werde ich nämlich auch machen und dann geht's weiter. Genau, übrigens noch, weil wir gerade eben über den Trainer sprachen. Lorenz Günther Köster war Trainer bei Unterhaching vom 1.7.1994 bis zum 1.10.1997, also für 1188 Tage. Und dann nochmal vom 1.7.98 bis zum 13.9.2001, also nochmal 1170 Tage. Ah, crazy, aber das dann also auch in doch einer immer. Liga wahrscheinlich. Ne? Ja. Genau, und auch Fun Fact, zwischendrin gab es einen Trainer, der war mal für 4 Tage Trainer, nämlich vom 19.03.2007 bis zum 23.03.2007 und das war ein gewisser Ralf Hasenhüttl. Ah, was? Der war für 4 Tage Trainer, wurde dann abgelöst von Werner Lorand und durfte dann später nochmal ran. Also was das für eine Nummer war, weiß ich auch nicht. Also interimsmäßig wahrscheinlich. Ja, aber für 4 Tage, dann holst du den Lorand und dann schmeißt du ihn raus und dann wieder, ja, also... sieht so ein bisschen kurios aus hier in dem Ding. Hat in den 4 Tagen logischerweise auch kein einziges Spiel natürlich gemacht. Aber ist halt crazy, ja, ne? Hasenhüttl von Unterhaching in die Premier League. Könnt ihr jetzt eine schöne Story draus machen, ja. Finde großartig. Was die hier alles an Trainern haben. Ich glaube, das ist auch so eine Liste, die will ich mir bei der Eintracht lieber auch nie angucken, was wir da alles an Trainern hatten. Ja gut, nee, mittlerweile geht es ja einigermaßen. Aber es war jetzt, schon ja. Ja, aber das ist, drin, aber, ja, das war jetzt vielleicht dann auch nicht immer so mega geil. Genau, nein, aber damals wunderbarer Punktelieferant, guter Start in die Saison mit einem satten 3-0 gegen Unterhaching in die Saison gestartet. Ich glaube, besser kann es nicht werden. War denn zu der Zeit auch der nächste Pokalgegner ausgelost worden? Also ich habe gesehen, wer es ist, also ja, falls wir es beim letzten Mal noch nicht gesagt haben. Das haben wir beim letzten Mal nicht gesagt, aber wir müssen natürlich noch auflösen. Gut, dass du aufpasst, lieber Dennis. Das war nämlich ja eine Diskussion, die wir in der letzten Folge hatten, weil wir verwundert waren, warum die Eintracht in der zweiten Pokalrunde gestartet ist. Richtig. Nicht in der ersten. Und da haben wir natürlich ganz viele Kommentare bekommen. Es gab nämlich damals einmalig und nur in der Saison eine Sonderregelung, dass es Extralose gab, dass nämlich die Europapokal spielenden oder international spielenden Mannschaften die ersten 2 Pokalrunden aussetzen durften. Mhm. Und deswegen gab es quasi diese Sonderkonstellation, dass in der ersten Runde nur die Unterklassigen gespielt haben, in der zweiten Runde dann die eben nicht internationalen Bundesliga-Mannschaften hinzukamen und in der dritten dann die anderen. Das hat man aber tatsächlich auch wohl nur in dieser einen Saison gemacht, weil das natürlich auch so ein bisschen von hinten durch die Brust ins Auge ist, das natürlich auch so ein bisschen Käse. Ne? Auf jeden Fall. Genau. Gut, dass es abgeschafft wurde. Ja, definitiv. Also wäre jetzt auch nicht mein Favorite in dem Ganzen gewesen. So, aber dann war jetzt die Frage, ob der Pokalgegner schon ausgelost wurde. Ich würde mal behaupten, ja, ohne das jetzt genau nachvollziehen zu können. Ich glaube, wir verraten ja nicht zu viel, wenn wir den benennen. Genau, wer war denn der Gegner in der zweiten Runde? Ich meine, wir hätten auch schon mal. Also in der dritten Runde, Ferl. Und wir haben dann gegen den FC Köln in Köln gespielt. Ach stimmt, das haben wir letztes Mal schon erwähnt und das ist auch ein spätes Spiel, irgendwann so im Oktober die Richtung. Von daher werden wir da natürlich jetzt noch nicht das Ergebnis spoilern. Richtig. Genau, von daher müsst ihr euch da noch ein bisschen gedulden, liebe Freunde des Rückblicks. Aber was wir an dieser Stelle schon mal tun können, wir können euch nämlich spoilern, wer der Gegner am zweiten Spieltag der Bundesliga-Saison 99-2000 für die Eintracht war oder ist. Und jetzt ist es so ein bisschen schade, dass wir David jetzt nicht mehr dabei haben. Es ist nämlich der SC Freiburg, gegen den wir gespielt haben. In Freiburg und wie diese spannende Partie ausgeht, wer Tore schießt oder auch nicht und wer die in der Startaufstellung ist, das, liebe Hörerinnen und Hörer, werdet ihr nächste Woche erfahren. Bam, bam. Bam, bam. Genau. So, und dann leiten wir jetzt ein bisschen die Zielgerade ein, weil wir sind jetzt schon ein bisschen über unseren zeitlichen Rahmen drüber hinaus. Wir lassen aus diesem noch Grund. Eine gute Tat der Woche. Kündige ich es nochmal ganz kurz an. Nur ganz kurz. Weil du so lieb gefragt hast, dann machen wir jetzt hier noch ganz schnell eine gute Tat der Woche und dann geht's aber Richtung Ausgang, meine Damen und Herren. Also es folgt die gute Tat der Woche mit diesem Jingle. Die gute Tat der Woche. Geben wir alles zu Hause, in unserer Familie, in unserem Umfeld, im Berufsleben, damit unsere Welt besser wird. Er ist ein anständiger Junge, ich kenne ihn jahrelang. Er hat immer sauber und fair versucht zu spielen. Das ist, glaube ich, das Wichtige, dass wir miteinander respektvoll umgehen müssen. Seid nett zueinander und habt euch lieb. So, dann bin ich jetzt mal gespannt, was du hier als gute Tat der Woche zu präsentieren hast. Ich wollte eigentlich nur das Jingle hören. Das ist meine gute Tat der Woche an euch. Nein, Spaß. Genau. Mir geht es im Endeffekt darum, das habe ich vergessen am Anfang zu thematisieren. Und zwar fand ich es eine mega coole Angelegenheit, dass die Eintracht-Spiele das Marco Rust-Trikot am Ende des Spiels, als sie zu den Fans gingen, hingelegt haben. Ja, das ist natürlich Das muss ich sagen, ja, natürlich thematisieren wir meistens irgendwelche Fanaktionen, das haben wir in den letzten Wochen ja auch immer getan, aber ich finde, das ist auch eine Seite, die von den Eintracht-Spielern, glaube ich, auch aus natürlicher Hinsicht kommt. Also das ist nichts Aufoktroyiertes, das ist nichts, was irgendwie vorgegeben wird, sondern das fühlen die und das ist ein geiles Ding, dass jemand wie Marco Rust, der sich jetzt schwerer verletzt hat, wir hätten hier theoretisch auch noch mal über eventuelle Nachverpflichtungen sprechen können, das können wir in den folgenden Wochen vielleicht noch machen, jetzt nicht, aber ich fand es cool, dass die Spieler gezeigt haben, Marco, du bist jetzt scheiße verletzt, nervt wie Sau. Schön, dass du, aber du bist trotzdem immer an unserer Seite. Und das finde ich einfach eine geile Sache. Ja. Das ist meine gute Tat der Woche. Ich glaube, das kam tief aus dem Mannschaftskern. Und das sind so kleine Zeichen, die mir einfach sehr gut sind. Sehr coole Sache, auf jeden Fall. Mega wichtig. Und man muss natürlich jetzt auch dazu sagen, mit der schon vorhandenen Verletzungshistorie von einem Marco Rus und jetzt wieder diesem Ausfall für locker 6 Wochen, 6 Monate, es ist spät, ist natürlich auch so ein bisschen die Frage, was kommt dann danach? Also ja, er ist ein Kämpfer, das haben wir in der Vergangenheit eben durch die verschiedenen Verletzungen, die er schon hatte, festgestellt. Aber irgendwann ist natürlich auch der Punkt gekommen, wo man sich überlegen muss, wie viel Sinn macht das jetzt noch, dann so da nochmal in den aktiven Fußball mit Bundesliga-Niveau da jetzt irgendwie zurückzukommen. Also das wird nochmal auch für ihn jetzt so ein spannendes Thema werden. Ja, auf jeden Fall. Ja, das wird auf jeden Fall ein spannendes Thema, aber ich glaube, wie es auch immer sein mag, er ist fest implementiert in der Eintracht-Familie und das merkt er. Und das haben auch die Fans, haben ja danach auch Marco Rus gerufen. Das ist eine schöne Geschichte und ich glaube, man hat schon viel mit dem Rosa erlebt und das wird nicht sein letzter Aufschlag gewesen. Nein, das definitiv nicht. Er ist immens wichtig für die Mannschaft, er ist immens wichtig für uns Fans, von daher schnelle und gute Besserung Marco Rus und eine geile Aktion der Mannschaftskameraden. Sehr gut. So, jetzt aber Ausgang? Ja, gerne. Jetzt aber Ausgang. Dann müssen wir natürlich noch auflösen, bevor wir hier das ganze Ding beenden, wie ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, an unserem Gewinnspiel teilnehmen könnt. Ich sage es nochmal, wir verlosen 2 Exemplare des Eintracht-Saisonbuches aus der Saison 2018-2019 mit dem Titel Ein Jahr zum Verlieben. Was ihr dafür tun müsst, ist eigentlich ganz einfach. Ihr geht auf eintracht-podcast.de, dort auf die aktuelle Folge, nämlich die 359, Sendungstitel noch unbekannt an dieser Stelle. Und dort findet ihr eine Möglichkeit, eben an dieser Verlosung teilzunehmen, indem ihr Fan werdet unserer Facebook-Seite, indem ihr unserem Twitter-Account folgt und indem ihr einen Tweet absetzt. Damit könnt ihr Punkte sammeln. Das ganze Ding läuft eine gute Woche, also bis kurz vor der neuen Folge in der kommenden Woche. Und dann werden wir live in der Sendung, so Gott will, die Gewinnerinnen/Gewinner der beiden Bücher ziehen. Also eigentlich relativ einfach. Ihr wisst, was zu tun ist. Jetzt ist die Sendung quasi auch rum und dann könnt ihr jetzt, wenn ihr dann gleich das Jingle, das Outro zu Ende gehört habt, das tun und an diesem Gewinnspiel teilnehmen. Und wir sagen nochmal vielen Dank an die Agentur, die uns das hier zur Verfügung gestellt hat. So, und ich sage jetzt danke, lieber Marvin, danke, lieber Dennis und nochmal in die Ferne danke, lieber David, dass ihr heute dabei wart. Wir wünschen euch allen da draußen eine wunderschöne Restwoche. Allen denen, die nach Straßburg fahren, eine wunderschöne Auswärtsfahrt. Bringt Punkte mit. Lasst euch nicht das Portemonnaie klauen. Lasst euch den Flammkuchen schmecken und dann ein schönes Fußballwochenende in der Bundesliga mit hoffentlich einem Punkt gegen Leipzig. Und wir melden uns in der nächsten Woche in gewohnter Art und Weise wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.